Einen wunderschönen guten Abend hier live vor Ort und auch online. Herzlich willkommen zu unserem Intensivabend. Heute wird's intensiv. Gott wirkt intensiv. Er ist kein halber Gott, kein lahmer Gott, sondern er ist lebendig, er lebt und er wirkt. Und er will durch uns wirken, durch dich wirken, in dir wirken. Wow, Gott ist so, so gut. Weißt du, den ganzen Tag schon singt's in mir, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Gott ist gut. Ach, weißt du, es ist so gut, das kann man gar nicht beschreiben. Es ist so gut, dass Gott einfach gut ist. Wir haben einen Papa, weißt du, wir haben einen Papa, der es gut mit dir meint. Er ist kein strenger, religiöser Gott, der dich immer schlecht und bestraft, sondern er ist einfach nur gut. Und weißt du, gut ist auch nur ein Wort, mit dem man das beschreiben kann, aber er ist noch viel mehr wie gut. Er ist der Allerbeste, der Allerguteste. Und er ist Liebe. Er ist Liebe. Es ist so schön, dass wir seine Liebe erfahren dürfen. Weißt du, er ist nicht dieser ferne Gott, ganz weit, weit weg, sondern erst wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, ist er durch den Heiligen Geist in deinem Herzen und er ist dir ganz nah und er ist Liebe. Er liebt dich unendlich. Er ist immer für dich da. Er sorgt für dich. Er ist dein Versorger. Und es ist so gut, wenn wir wissen, dass wir immer, immer zu unserem Papa kommen können. Du kannst mit jeder Situation, mit jeder Sorge, mit jedem Problem, auch mit jedem Wind der Veränderung, der ja jetzt so schön bläst und der dich vielleicht auch ein bisschen herausfordert, kannst du zum Papa gehen. Und er hilft dir. Er hilft dir durch Veränderungen durch. Er hilft dir durch Probleme durch. Das ist so gut. Wir müssen nicht mehr in dieser sichtbaren Welt leben. Wir müssen nicht mehr uns von dieser sichtbaren Welt ernähren, sondern unsere Speise ist das Wort. Unsere Speise, unser Trank sind diese Ströme lebendigen Wassers, die Tag und Nacht fließen. Und aus diesen Strömen lebendigen Wassers kannst du alles ziehen, was du brauchst. Jede Kraft, wenn du müde bist, wenn du erschöpft bist, dann zieh von dieser Kraft. Er gibt dir neue Kraft, neue Stärke. Weißt du, fit, jung, dynamisch, fit, aktiv. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist immer fit, dynamisch, aktiv, gut drauf, weil du oben lebst. Du lebst oben, oben, oben. Schluss, es ist aus, es ist vorbei mit diesem Gedeckeltsein, mit diesem Leben unter Problemen und Sorgen. Du hast ein neues Leben bekommen. Und dieses neue Leben, das leben wir, das lebst du an jedem Tag. Und es ist ein wunderbares Leben. Es ist ein Leben eingehüllt in die Liebe des Vaters. Ein erlöstes Leben. Jesus hat uns erlöst. Und diese Erlösung wird in deinem Leben sichtbar. Weil du hast ein neues Leben und ein neues Leben heißt, es ist nicht mehr das alte Leben. Das alte Leben ist vorbei. Es ist weg. Verschwundibus. Einfach weg. Und es wird uns immer mehr bewusst, was es heißt, Gott als Papa zu haben, Jesus als Herrn zu haben, der sich aus Liebe für uns hingegeben ist, die schrecklichsten Qualen erduldet hat, nur damit wir, die wir alle sündige Menschen waren, erlöst sein können, nur damit wir mit aufgedecktem Angesicht vor Gott stehen können, damit wir Gemeinschaft haben mit dem Vater, damit wir den Heiligen Geist bekommen. Damit wir alle Weisheit haben, die uns zur Verfügung steht. Jeden Trost, den wir brauchen. Unser Ratgeber ist der Heilige Geist. Weißt du, dir geht's so, so, so, so gut. Gott ist einfach gut. Er ist der Papa, er hat sich alles so wunderbar ausgedacht. Da gibt es keinen Fehler, nix. Er ist einfach gut, einfach gut, einfach gut. Weißt du, der natürliche Mensch rechnet immer mit Strafe, weil er seine Erfahrungen gemacht hat. Und manchmal sind die Dinge gut ausgegangen, manchmal sind die Dinge schlecht ausgegangen. Aber weißt du, alles dient uns zum Besten. Und es gibt nichts Schlechtes mehr in unserem Leben. Weil wir sind eingetaucht in die Liebe des Vaters. Eingetaucht. Er hält uns in seinen Armen. Du bist geborgen, behütet und beschützt. Und es ist einfach ein Leben in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Und es ist so, so gut. Und wir gehen da immer tiefer hinein. Weißt du, es gibt nichts Besseres, als immer tiefer ihn zu erkennen, Jesus zu erkennen, was er für uns vollbracht hat, was es bedeutet, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, was es heißt, dass du erlöst bist, zu erkennen, dass du eine Berufung hast, dass du nicht sinnlos auf dieser Welt bist, sondern dass Gott von Anbeginn der Zeit einen Plan für dich hat und dass dieser Plan hervorkommt. Du gehst in vorbereiteten Wegen. So einfach hat es uns unser Vater gemacht. Und warum? Weil er dich einfach so unendlich liebt. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Weißt du, tauch hinein in diese Liebe. Erwarte nichts Schlechtes mehr. Gott ist Liebe. Und er beschenkt dich, er beschenkt dich, er beschenkt dich jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Und du hast diese geistlichen Augen bekommen, diese geistlichen Ohren hast du bekommen. Und damit siehst du, was Gott in deinem Leben tut. Damit hörst du, was der Heilige Geist dir sagt. Gott hat dich mit allem ausgestattet, was du brauchst. In jeder Sekunde deines Lebens, in jeder Situation deines Lebens. Warum? Einfach, weil er dich liebt. Und so wollen wir uns heute auch reinfallen lassen in diese Liebe Gottes. Er will dich beschenken heute Abend, beschenken mit seinem Wort, mit seiner Offenbarung, mit allem, was er heute Abend vorbereitet hat. Nimm alles auf, lass nichts aus. Das ist das Beste, was du tun kannst. Das Allerbeste. Und jetzt wollen wir unseren Gott loben und preisen. Und ihr wisst ja, wir singen momentan nicht, wird sich aber, denke ich, auch wieder ändern. Da freue ich mich auch schon drauf. Und derweil summen wir fröhlich vor uns hin und richten uns mit jeder Phase unseres Seins, mit unserem ganzen Herzen aus auf diesen wunderbaren Vater und Gott. Amen. Ja, Jesus hat alles vollbracht, dass wir den Himmel auf der Erde haben, damit wir, auch für die, die noch verloren sind, dass wir für sie den Himmel bringen können. Und dafür wollen wir ihm wirklich preisen und ihm danken. Revival in the air. Creation is crowning. Jesus Christ, du uns erlöst und befreit hast. Danke, Jesus. Danke, da ist wirklich ein Ruf vom Himmel. Ein Ruf vom Himmel, ein Weckruf. Steht auf, wacht auf und werdet Licht. Steht auf, reit durch den deine Liebe wirklich neues Leben entsteht. Ich danke dir, dass deine Herrlichkeit da ist. Danke, Jesus. Danke für deine Herrlichkeit. Danke für deine Gegenwart. Ich danke dir, Jesus. Danke, danke. Deine Herrlichkeit ist hier. dir für deine Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Herr. Vater, wir preisen dich und loben dich, Herr. Danke, Herr, für den Wind deines Geistes, für den Wind deiner Herrlichkeit. Halleluja. Wir danken, dass dies die Zeit ist, wo die Söhne Gottes offenbar werden. Halleluja. Wo sie nicht länger verborgen bleiben in ihren Gräbern und Gräben, sondern wo die Söhne Gottes offenbar werden. Halleluja. Spielt weiter, genau zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, streck dich aus. Streck dich aus. Halleluja. Danke, Herr. Danke für deine Herrlichkeit. Danke für diesen neuen, frischen Wind. Danke für diesen Wind der Veränderung. Halleluja. Wir begrüßen den Wind der Veränderung, den Wind der Verwandlung. Halleluja. Wir sagen Ja dazu, weil dein Wind ist immer gut. Dein Wind ist immer herrlich. Dein Wind ist wunderbar und auch deine Veränderung ist immer wunderbar. Danke, dass wir nie Angst haben müssen vor Veränderung, sondern dass die Veränderung, die von dir kommt, Herr, dass sie immer gut ist. Oh, sie ist immer gut. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen heute ganz mächtig an dein Herz ziehst. Oh, Halleluja, Herr, dass jeder, oh, danke, Herr, in deinem Herzen zu Hause ist. Und danke, Herr, dass in deinem Herzen dieser Wind weht und dass in unserem Herzen dieser Wind der Veränderung weht. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, danke, dass Freude ist in dir. Dass Freude in diesem Wind der Veränderung ist. Halleluja. Stärke ist in diesem Wind der Veränderung. Wow. Auffahren mit Flügeln des Adlers ist in diesem Wind der Veränderung. Oh, danke, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr, dass wir auffahren, dass deine Söhne in dieser Zeit auffahren. Halleluja. Mit Flügeln weit über alles hinaus, Herr. Danke. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, danke. Halleluja. Und weißt du, Gott möchte, dass wir dauerhaft oben sind. Dauerhaft sesshaft sind. Weißt du, es gibt eine Sesshaftigkeit in seiner Herrlichkeit. Oh, Halleluja. Weißt du, da oben ist gut. Da ist die Luft rein. Wer mag reine Luft? Deshalb marschieren wir auf Berge in die Natur, weil das so schöne, reine Luft ist. Ne? Halleluja. Und ich sag dir, in deiner Herrlichkeit, die oben ist, ist reine Luft. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass dies die Zeit ist, einfach wo deine Söhne, Herr, wirklich an diesem Ort oben sind, wo reine Luft zu atmen ist. Und ich lade dich ein, atme mal ein, atme diesen Duft der Herrlichkeit ein, auch ihr im Livestream, atme den Duft seiner Herrlichkeit ein. Wow, der alles neu macht, der dich stark macht. Oh, Halleluja, der jede Krankheit wegnimmt, der alle komischen Gedanken wegnimmt, der einfach alles wegnimmt. Halleluja. Danke, Herr, und du bist leicht und du bist frei. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit uns wirklich verwandelt und verändert, Herr. Herr, dass wir immer mehr im Anschauen deines Bildes in dein Bild verwandelt werden. Halleluja, schau ihn gerade an, schau auf nichts anderes, denk an nichts anderes. Ich nehme Autorität über alles andere, über alle Gedanken, und alle Gedanken gehen jetzt in den Gehorsam gegen Christus. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Oh, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, danke Herr. Oh, Halleluja, danke Herr. Sehr hochfliegen, danke Herr. Halleluja. Weißt du, durch die Herrlichkeit in uns, Halleluja, haben wir Zugang zu allen guten Dingen, die er für uns vorbereitet hat. Du kannst gerade mal reingreifen. Greif mal in diese guten Dinge rein, die der Herr hat. Halleluja, Herr, wir greifen rein in diese guten Dinge von dir. Halleluja. Halleluja. Und es sind nicht nur materiell gute Dinge, sondern das ist seine Gegenwart. Das ist seine Herrlichkeit, das ist seine Frische, das ist sein Leben. Weißt du, im Raum der Herrlichkeit ist sein Leben. Da ist Leben, da fahren wir auf, da blühen wir auf, da fangen wir wirklich an zu leben. Da ist das Leben. Unten ist kein Leben, aber oben ist Leben. Und du bist für das Oben bestimmt. Du bist nicht für das Unten bestimmt, sondern für das Oben bestimmt. Halleluja. Mich da zu sitzen im Raum seiner Herrlichkeit. Zu sitzen an seinem Tisch und mit ihm zu essen. Und er lädt dich heute Abend ein und er sagt, iss mit mir, mein Sohn, iss mit mir, meine Tochter. Der Tisch ist gedeckt. Wie es in Offenbarung 3 steht, wo er sagt, ich siehe, stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wer meine Stimme hört und wer die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und mit ihm essen. Und er mit mir. Und er sagt heute Abend zu jedem Einzelnen, iss mit mir, iss mit mir, iss mit mir. Ich habe die köstlichsten Speisen für dich aufgetischt, extra für dich, extra für dich. Früchte, Früchte der Herrlichkeit, der Stärke, des Gelingens, der Fähigkeiten, der Kreativität. Weißt du, dass du bestimmt bist, kreativ zu sein? Dass die Kreativität Gottes in dir lebt und in jedem ein bisschen anders. Das ist so gewaltig, weil, weißt du, er hat uns so unterschiedlich gemacht und er hat in jedem auch eine andere Kreativität hineingepackt. Die einen kriegen Lieder durch die Kreativität Gottes, die anderen neue Kochrezepte, die nächsten malen oder ja, was auch immer. Ja, dichten. Halleluja. Streck dich mal gerade in diesen Raum der Kreativität aus, weil das ein Raum der Kreativität, der sich heute Abend freisetzen möchte, noch mehr einfach in dir und in dein Leben. Herr, ich setze es frei, deine Kreativität, Herr, die du für jeden Einzelnen besonders hast. Und ich setze es heute frei, in dem Namen Jesus, Halleluja, ein Zuwachs und eine Zunahme an Kreativität in deinem Leben, Halleluja. Ich setze diese kreative Kraft frei, diese kreativen Fähigkeiten. Oh, danke Herr, dass du uns so wunderbar gemacht hast, jeden Einzelnen wunderbar kreativ gemacht hast und dass der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt sind. Oh, danke Vater, dass du jeden einzigartig und wunderbar gemacht hast. Halleluja. Oh, danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Nehmen Sie auf, diese göttliche Kreativität. Es ist nicht menschliche Kreativität, sondern es ist göttliche Kreativität. Er hat göttliche Fähigkeiten in dich hineingelegt. Oh, Halleluja. Wow, und du wirst staunen. Du wirst staunen und deine Umwelt wird auch staunen, weil das ist wirklich zum Segen, diese Kreativität ist zum Segen natürlich für dich, zum Segen für den Herrn, aber zum Segen, Halleluja, für die auch um dich herum, dass sie von dieser Kreativität, die von dir ausgeht, dass sie sich laben und essen auch von der Kreativität, die er in dich hineingelegt hat. Oh, danke Herr, dass deine Herrlichkeit einfach der Raum der Kreativität ist. Auch der Raum der Wunder, Vater. Ich setze wirklich diesen Wunderraum auch heute ab frei. Ich danke dir für den Wunderraum. Danke, dass Wunder heute Abend empfangen werden. Oh, Halleluja. Wenn du ein Wunder brauchst, irgendein Bereich deines Lebens, dann ergreif es jetzt, weil die kreative Kraft Gottes jetzt da ist. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr, für die kreative Wunderkraft. Und ich setze sie frei. Und ich setze sie frei. Auch im Livestream, danke für die kreative Wunderkraft. Oh, danke, Herr. Oh, Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja, danke, Herr. Und wir schauen. Schau mal in den Raum der Herrlichkeit. Schau in den Raum des Geistes hinein. Und frag mal den Herrn gerade, was machst du gerade? Was machst du gerade? Was passiert gerade im Raum der Herrlichkeit? Was passiert da gerade? Weil du kannst reinschauen in den Raum der Herrlichkeit. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Oh ja, schau hinein in den Raum der Herrlichkeit. Oh, danke Herr. Oh, ich sehe gerade einen Wasserfall, einen großen Wasserfall, der hier herunterkommt. Halleluja, danke. Und der uns stärkt und der uns kräftigt, jeden Einzelnen. Und du kannst dich jetzt gerade unter diesen Wasserfall stellen. Stell dich mal drunter, stell dich mal drunter. Oh, der ist nämlich da im Geist und er stärkt dich neu und er kräftigt dich neu und er macht alles neu. Danke, Herr, für den, Halleluja, diesen Wasserfall. Danke, Herr, für diesen Wasserfall. Für diesen Wasserfall, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, für deinen Wasserfall. Oh, danke, Herr. Wow. Danke, das Leben. Ich sehe, dieses Wasser ist voller Leben. Es ist voller Leben und es gibt neue Lebenskraft. Dieser Wasserfall, der bringt neue Lebenskraft in dich hinein. Wow. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Und du kannst aufatmen, aufatmen in diesem herrlichen Wasserfall. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir genießen dich, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Und ich lade dich ein, was er dir gezeigt hat gerade. Dass du, dass du nach vorne kommst und es mit uns einfach teilst, teilest. Weil das, weißt du, das kann wie eine Geschichte werden. Halleluja. Einfach, ein, ja, wo wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Halleluja. Danke, Herr. Weil der Raum des Geistes und der Raum der Herrlichkeit ist ein realer Raum. Er ist real. Der ist mindestens so real wie das, was du mit deinen natürlichen Augen siehst. Halleluja. Und komm, komm her und zeig, was du gesehen hast. Halleluja. Guck mal, trau dich, trau dich. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Es hat jeder etwas. Vielleicht hast du eine Heilung gesehen, die passiert. Vielleicht eine Freisetzung gesehen. Oder wo uns der Herr noch reinführen möchte. Halleluja, diese Intensivabende sind Aktivierungsabende, wo jeder Einzelne wirklich aktiviert werden soll. Halleluja, da gibt es keine Minderwertigkeit. Oh, ich hatte nie was. Du hast was, seine Schafe hören seine Stimme. Bist du sein Schaf? Und sein Sohn. Und wir hören deine Stimme, Herr. Halleluja. Also, ich lade dich ein. Komm nach vorne, schnapp dir ein Mikrofon und sag, was du siehst, was du empfindest, was der Herr tun möchte. Halleluja. Wo er jemandem dienen möchte, hier oder am Livestream vielleicht auch. Ich hatte den Eindruck, dass Gott uns in seine Königskammer zieht und dass er uns seine Gemächer zeigen möchte, nochmal ganz neu, dass er uns als Sohn oder als Tochter sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und ich hatte so den Eindruck, dass manche in letzter Zeit wie abgeschnitten waren, wie eine Decke so drauf war und sie die Liebe des Vaters einfach nicht zugelassen haben. Und Gott ruft dich heute Abend nochmal ganz neu an sein Vaterherz und er nimmt dich in den Arm, er küsst dich mit seinem Mund aus dem Hohelied und sagt zu dir, mein Zeichen über dir ist meine Liebe. Und Papa, ich setze das für heute Abend frei, einfach für jeden, den es betrifft, ob hier vor Ort oder Livestream. Danke, dass deine Decke, dass die Decke einfach weggenommen ist, die Decke, wo man in Gedanken gefangen genommen worden ist. Wir werfen es an dein Kreuz und wir rufen deinen Sieg aus über die Umstände in den Leben der Söhne, weil sie zu was Höheren bestimmt sind. Und der Ruf geht heute Abend hinaus an dein Herz und ruft zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Komm zu mir, ich will dich erquicken, ich will dir meine Orte zeigen, ich will dir meine Königskammer zeigen, die Schätze des gesamten Himmels und da kann alles andere nicht mehr heran. Mein Zeichen über dir ist meine Liebe für dich. Amen. Halleluja. Was hast du bekommen? Komm nach vorne, sag es uns. Wow. behalte es nicht für dich. Ich hatte Wassereinlagerungen im Knie gesehen und die halt abfließen müssen. Ist da jemand hier, der das braucht, oder ist das über Livestream? Ja, so Wassereinlagerungen in Knie. Wahrscheinlich, ich kenne das nur unter das. Ja, hier. Halleluja. Beten wir so, Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr Jesus, für dieses Wort, Herr. Und ich gebiete, dieses Wasser jetzt abzufließen in dem Namen Jesus und sich aufzulösen. Halleluja. Und diese Knie und Kniescheiben und Gelenke und Knorpel kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Amen. Und keine Folgeschäden mehr, keine Folgen mehr in dem Namen Jesus. Ein Ende dieser Sache. Amen. Amen. Genau, ich habe so einen Adler gesehen und dem sein Gefieder immer wieder erneuert wird. Ne? Und da gibt es ja auch den Psalm, so wie beim Adler das Gefieder immer erneuert wird, ne? So gibt uns Gott immer die jugendliche Kraft zurück. Ne? Und Gott hat mir einfach so gesagt, ne? Es ist möglich. Es ist möglich wie bei Mose. Es ist möglich für jeden einzelnen seiner Kinder, dass wir auch im hohen Alter wie Jugendliche sind. Also nicht nur wie Jugendliche im Geist, sondern wirklich auch körperlich, ohne Gebrechen, ohne irgendwelche Makel oder irgendwas, sondern dass wir wirklich wie Jugendliche sind im hohen Alter. Und das will Gott für seine Kinder. Er will nicht, dass wir irgendwie am Stock gehen. Er will nicht, dass wir irgendwelchen Leid haben oder irgendwas uns wehtut oder Schmerzen haben, sondern er will für seine Kinder wirklich, dass wir auch im hohen Alter wie Jugendliche sind. Ne? Und das gebe ich mal weiter, beziehungsweise ich aktiviere es sogar noch. Halleluja, und ich danke dir, Vater, ich danke dir, Herr, dass du für deine Kinder möchtest, dass wir sind wie Jugendliche, auch im hohen Alter, und das aktiviere ich jetzt in dem Namen Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du uns jeden Tag mit übernatürlicher Kraft, mit übernatürlicher Jugendlichkeit immer erfüllst. Ich danke dir, Herr, dass das Auswirkungen auch auf unsere Körper hat. Ich danke dir, dass wir jung, frisch und gesund sind, Herr, bis ins hohe Alter, Herr. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Und ich hatte noch den Eindruck, dass es ganz wichtig ist, für jeden das wirklich sich zu sprechen, wirklich täglich zu sprechen, einfach meine Jugend erneut sich wie bei einem Adler. Ich bin jung, ich bin frisch. Einfach, das spricht dir das. Ja, sprich nie was anderes, denk nichts anderes. Da spricht dir das jeden Tag zu. Oder auch Ehepaare, sprecht euch das gegenseitig zu. Du bist jung wie ein Adler, du bist frisch, gesund, stark. Und das, ja, Halleluja, das aktiviert das. Und es passiert, es passiert. Gottes Wort ist wahr und Gottes Wort ist stark. Halleluja. Gudi hatte noch was. Ich habe gesehen, wie der Vater oben in seiner Schatzkammer war und hat wirklich große Goldbarren aufgestapelt und hat sie dann in einen goldenen Wagen gelegt. Und ich habe gesehen, wie er ein goldenes Pferd vor diesen Wagen gespannt hat und dieses Pferd mit dem Wagen direkt vom Himmel runter auf die Erde kam zu uns. Und von dem Pferd fiel dieser Staub ab, dieser Goldstaub, was die Herrlichkeit Gottes bedeutet, und legte ganz gezielt vor jedes Haus von uns Söhnen, einen dieser Goldbarren. Und ich glaube einfach, dass er uns damit sagen will, dass wir wirklich auch gerade in dieser Zeit, obwohl es im Sichtbaren katastrophal aussieht, dass er uns wirklich auch beschenken will, auch mit materiellen Dingen, auch mit Finanzen. Und ich möchte das jetzt einfach auch freisetzen für jeden Einzelnen von uns, Vater. Ich danke dir einfach, dass du uns versorgst nach deinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, so wie du es sagst. Und nicht nur mit gerade dem, was wir brauchen, sondern wirklich mit der Fülle, Herr. Ich danke dir für Gold, Silber, Edelsteine, für Finanzen, für alles, was wir brauchen in Jesu Namen. Amen. Halleluja! Gott ist gut, Gott ist stark, Gott ist mächtig. Und Gott beschenkt uns auch durch sein Wort. Halleluja! Und Irme wird anfangen, uns das Wort jetzt zu geben, in Kraft und Macht. Seid aufmerksam, nehmt alles. einfach, weil es eine Sache, die ihr im Geist bekommt und die euch aufbaut, die jeden Einzelnen aufbaut. Halleluja. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich bin jung, frisch und fit. Hallo alle miteinander, auch ihr am Livestream. Ich muss erst mal das Ding, die anderen haben das immer in die Hosentasche genommen, das probiere ich jetzt auch mal. Gott ist gut, Astrid hat es gesagt. Gott ist gut und das ist wirklich die Wahrheit und es ist wichtig, das zu wissen. Und mein Ohrwurm seit vielen Tagen, immer wieder habe ich das Lied im Kopf, in den Ohren, im Herzen, im Sinn. Ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue dir. Deine Liebe durchdringt mein Leben. Ich vertraue, ich vertraue dir. Du hast mir alles gegeben. Und weißt du, wenn du so einen Ohrwurm hast, dann beschäftigt dich das. Ja. Ja. Und es ist mir wirklich so bewusst geworden, wie wichtig das ist, Gott zu vertrauen. Weil Gott zu vertrauen, das bedeutet pures Leben. Pures Leben. Und genauso bedeutet es, wenn wir Gott misstrauen, bringt es Unheil und Tod. Und es steht im Wort Gottes. Und ich habe gesehen, im Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus hat selber gesagt, steht Johannes 16, Vers 9, das ist die Sünde. Dass sie mir nicht vertrauen, dass sie mir nicht glauben, das ist die Sünde. Also schwarz auf weiß, nicht vertrauen bringt Unheil und Tod. So dumm sind wir nicht. Und es ist gut, wenn man immer wieder so einen Ohrwurm kriegt, wo einem das ganz neu einfach ins Bewusstsein bringt. Das Lied haben wir ja schon lange. Und singen es immer wieder und es ist mir jetzt so hoch gekommen und so wichtig geworden, einfach zu vertrauen. Und zu vertrauen heißt doch wirklich der Geist der Veränderung. Ja, was ist denn das? Weißt du, jetzt war so ein Ostwind, so ein kalter, der war eiskalt, aber der Geist des Vertrauens, der jetzt weht, der Geist ist der Geist der Liebe. Also es ist der Geist der Liebe. Und der Liebe kann ich mich hingeben. Da kann ich bedenkenlos vertrauen. Einfach vertrauen, dass Gutes hervorkommt, dass es gut wird. Und Vertrauen ist auch, wie es in Jakobus 4,7 steht, sich unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Weißt, einfach, ich vertraue dir. Ich glaube dir, ich gebe mich dir hin. Du hast alle Macht, du hast alle Kraft, du hast mir alles gegeben. Deine Liebe ist so mega stark. Ich beug mich dir, ich gebe mich dir hin. Und weißt du, was dann das Beste ist? Steht da geschrieben, dann flieht der Teufel. Weißt du, weil der hasst nämlich Liebe. Diesen Geist der Liebe, den hasst er. Und er kann alles außer lieben. Und das ist sein Verhängnis. Unser Glück und sein Verhängnis. Der Liebe, dem Geist der Liebe zu vertrauen, bedeutet abhängig sein von Gott. Abhängig und unabhängig von Menschen. Weißt du, egal was Menschen sagen, egal was Menschen tun, egal was menschlich in mir los ist, was mein Mensch Geistliches noch mir sagen will. Egal, ich vertraue dir. Ich hänge mich an dich. Ich weiß, ich bin von dir total abhängig. Ohne ihn können wir nichts. Ohne ihn können wir nichts. Ohne ihn geht's wirklich den Berg runter. Unheil und Tod ist die Folge. Und Jesus hat es ganz genauso gemacht, wie der hier auf dieser Erde war. Er hat 100% dem Vater der Liebe getraut. Deshalb war er nicht krank. Deshalb hatte er Kraft. Deshalb blieb er ohne Sünde. Und deshalb konnte ihn der Teufel nicht antasten. Weil er 100% Gott vertraut hat. 100%, weißt du, er war getrennt von Gott, er hat alles abgegeben, ist hier auf diese Erde gekommen, gleich gestaltet wie wir und hat es aber so festgehalten, Gott liebt mich, mein Vater liebt mich, so festgehalten drauf, vertraut. Weißt du, vertraut ist eine vertraute Sache. Wenn du heiratest, wirst du getraut. Weißt, trauen ist verbinden, eng verbunden, eng einfach, eng. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Das ist so vielseitig, so herausfordernd, so verheißungsvoll. Und Gott zu vertrauen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und sein Wort ist lebendig und es ist jeden Tag neu und es ist jetzt für diese Zeit geschrieben, obwohl es so alt ist. Es ist jetzt für diese Zeit und ich lese euch aus dem Psalm 37 aus der Basisübersetzung. Ein Psalm von David. Ja, das ist cool. Ja. Reg dich nicht auf über die gottlosen Menschen. Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Denn wie das Gras verdorren sie bald und verwelken wie das grüne Kraut. Unheil und Tod. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Weißt du, wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Das hat er uns geschenkt, ins Herz gelegt, dazu hat er uns fähig gemacht. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und bleib bei der Wahrheit. Weißt du, Jesus ist die Wahrheit und bei dieser Wahrheit bleiben wir. Freue dich über den Herrn, er ist dein Glück. Er wird dir jeden Herzenswunsch erfüllen. Wie toll, oder? So alt, so toll, was wir gerade jetzt brauchen, heute, in dieser Zeit. Neues Vertrauen. Es gibt Veränderung. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn und er wird es tun. Er bringt deine Gerechtigkeit zum Leuchten und deine Rechtschaffenheit zum Glänzen wie die helle Mittagssonne. Pures Leben. Er bringt es hervor aus dir. Pures Leben. Glänzend wie die helle Mittagssonne. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Die leuchtet in ihrer Pracht. Ihr Prächtigen. Warte ruhig, was der Herr tut. Sei gespannt, was er unternimmt. Reg dich nicht auf, wenn jemand Erfolg hat, auch wenn er List und Tücke gebraucht. Weißt, wenn böse Pläne geschmiedet werden, reg dich nicht auf. Entspann dich. Vergiss deinen Zorn. Hör auf, dich zu ärgern. Deutlicher geht's nicht mehr, oder? Reg dich nicht auf, sonst schadest du dir nur. Also, das habe nicht ich geschrieben. Denn die Verbrecher werden vernichtet, aber die auf den Herrn hoffen, werden das Land besitzen. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann gibt es keinen Frevler mehr. Und schaust du dich um, wo er war, dann ist er nicht mehr da. Das haben wir alle schon erlebt, gell? Aber die Armen werden das Land besitzen und sich freuen über den dauerhaften Frieden. Weißt du, die geistig Armen, die wissen, ich bin von Gott abhängig, ich brauche Gott, die werden das Land besitzen, die können sich entspannen, die können vorwärts gehen, die können einfach auf ihn schauen, zu ihm gehen, an den höchsten Ort und holen, weißt du, ihn an erster Stelle stellen, ihm vertrauen. Weißt du, wir müssen nicht der Impfung vertrauen, hast du auch schon gehört. Jetzt gibt's wieder Zuversicht, jetzt kommt die Impfung. Nein, unsere Zuversicht ist Gott. Unser Vertrauen setzen wir auf Gott, den beten wir an. Wir beten nichts anderes an, außer ihn. Er ist es, er bringt uns hervor, er ist unser Leben, er ist unsere Zuversicht, er ist unsere Hoffnung, er ist es, was uns ausmacht. Und weißt du, das müssen wir weitersagen, weil alle, die draußen das nicht wissen, die müssen es hören, damit sie umdenken können und wissen, wen sie anbeten sollten und woher der Wind weht. Weißt du, woher der Wind weht und wo der uns hintreibt? Und ohne Gott geht's in die Dunkelheit, aber mit ihm geht's ans Licht, ins Leben. Lasst es raus. Haltet nicht zurück, haltet nicht zurück. Fürchtet euch nicht, regt euch nicht auf. Der Herr ist eure Stärke in Jesu Namen. Reg dich nicht auf. Das kann ich mir auch mal merken. Genau. Ich habe heute was bekommen aus Jesaja 6, Vers 8. Ich denke, das kennt jeder. Und ich hörte die Stimme des Herrn und der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Also ich glaube, Jesaja hat eine Vision, wo er einfach im Himmel ist und wo er einfach den Herrn sieht. Und er hat davor, wo er sieht, er ist eigentlich unwürdig hier zu stehen und dann kommt dieser Engel mit dieser Kohle und reinigt ihn. Und ich glaube, das ist auch so ein Bild einfach auf die Erlösung, dass einfach Jesus gekommen ist und uns gereinigt hat. Und jetzt kann man sich fragen, ja okay, wir sind erlöst, wie geht's weiter? Und Gott sagt dann, ja okay, wen kann ich senden? Wer kann diesen Auftrag, den ich da habe, für mich ausführen? Und Jesaja weiß sofort, was zu tun ist, sagt, ja hier, ich bin's, nimm mich, sende mich. Und ich glaube, Gott fragt so, ja, wen kann ich aussenden? Weißt du, das hat Gott nicht nur damals gefragt, das fragt er immer noch. Wen kann ich senden? Wen kann ich in die Welt schicken? Wer wird gehen? Und kannst einfach sagen, ja, okay, hier bin ich. Und weißt du, er macht es aber auch nicht, manchmal kommt man vielleicht rein, ja, okay, der Herr muss mich dann schon richtig rufen und er muss da schon, nee, weißt du, der sitzt da oben und fragt, ja, okay, wen kann ich schicken? Weißt du, er wartet auf deine Initiative, er wartet darauf, dass du mal sagst, okay, jetzt habe ich alles, ich habe in Jesus alles bekommen, jetzt kann ich es weitergeben und einfach, dass du darin gehst. Genau. Und ich glaube, da darf man was man dann oft macht, ist so, sich Ausreden machen. So einfach, ja, ich doch nicht, ja, ich, wer bin ich schon? Ja, vielleicht einer der, ja, der Pastor oder die Glory-Hausleiter, ja, bei denen passiert sowas, aber nee, warum nicht bei dir? Weißt du, warum sollen die Wunder nicht bei dir passieren? Warum soll es nicht bei dir an der Arbeit passieren? Weißt du, ich meine, wenn der Pastor Georg hier die Zeichen und Wunder, die passiert, vorliest, das macht er ja nicht, um anzugeben und zu sagen, guck mal, wie toll ich bin, sondern das macht er, weil er sagt, hey, das kann bei dir auch passieren. Das ist ja mit diesem Zeugnis, ist ja der Geist der Weissagung. Das heißt, das kann bei dir genauso passieren. Das kannst du genauso erleben. Du kannst es einfach, du greifst es dir und dann passiert es in deinem Leben. Du darfst einfach nur nicht die Ausreden machen und Dinge erfinden, warum es bei dir halt gerade nicht geht. Und ich habe mal einen Satz gehört von Seemann, die hat dann gesagt, du kannst entweder Ausreden haben oder Ergebnisse, aber beides halt nicht. Also man kann sich entscheiden. Also entweder hast du Ausreden oder es kommt wirklich was hervor, aber dann musst du sagen, okay, dann keine Ausreden mehr. Und ich glaube, was dann, wenn du dann mal so gehst und sagst, okay, jetzt mache ich keine Ausreden mehr, was dann das Nächste ist, wenn es halt nicht gleich passiert, okay? Jetzt sagst du, okay, ich bete jetzt für einen und dann passiert es nicht gleich oder irgendwie setzt sich die Herrlichkeit nicht sofort frei. Weißt, wir haben jetzt gehört, am Wochenende jetzt kommt die Kreativität und jetzt kommt das alles, jetzt passiert es nicht gleich, jetzt hast du nicht gleich die bahnbrechende Idee. Weißt du, da ist es dann halt, musst du dranbleiben. Das ist, genau, auch im Jesaja 40, 31, aber die auf den Herrn hoffen, andere Übersetzungen sagen auch warten oder harren, gewinnen neue Kraft, sie haben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Also hast vom Christian auch gehört, wenn du jung bleiben willst, ja dann harre auf den Herrn, weißt du, bleib da dran. Und ich habe da mal geguckt, was harren heißt, das ist irgendwie so ein altes Wort. Harren hat es bei mir definiert als mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig warten. Also es ist nicht so ein passives Warten, wo du sagst, ja, okay, kommt dann irgendwann. Nein, du wartest mit bestimmter Erwartung, du weißt, es kommt und du stellst dich da drauf und du gehst damit. Weißt du, das ist so ein Warten, das macht dich irgendwie, so paradox auch klingt, das macht dich irgendwie aktiv, das setzt dich in Bewegung. Und wenn du damit wartest, dann kommen die Dinge auch hervor. Und weißt du, das kann auch manchmal ein bisschen dauern. Ich habe mir dann so heute überlegt, so bei den Aposteln, was ja so, die haben irgendwie, Jesus hat gesagt, ja, setzt euch da ins Obergemach und wartet und dann kommt der Geist schon. Und die haben da 40 Tage gewartet. Ich habe mir heute überlegt, sag mal, hätte ich 40 Tage gewartet oder hätte ich nach 3 Tagen gesagt, okay, da hat er vielleicht irgendwie 10. Wären mir auch zu viel gewesen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich so lange gewartet hätte oder vielleicht gab es auch ein paar, die da gewesen sind und die nach ein paar Tagen gesagt haben, okay, ruft mich, wenn was los ist. Aber weißt du, du musst da manchmal warten, du musst da manchmal ein bisschen dranbleiben. Aber ich glaube auch nicht, dass die da drin waren und Däumchen gedreht haben. Die haben schon auch, waren schon irgendwie aktiv und haben einfach aktiv da das erwartet, dass Gott gekommen ist. Genau. Und ich glaube, das ist auch dann das Nächste, dass dann kommen, also Enttäuschungen kommen, ja, wie gehst du damit um? Weißt du, es ist manchmal nur die Frage, wie gehst du damit um? Gehst du weiter oder sagst du, okay, jetzt hat es nicht funktioniert oder ja, passt alles so nicht, weißt du, oder ich habe mir dann, Mama sagt ja, die an meiner Arbeit, die sind halt nicht offen, die wollen halt was anderes. Ja, aber weißt du, die können offen werden, weißt du, die können sich mit der Zeit öffnen, weißt du, ich meine, wenn die komplett hungrig für Jesus schon wären, dann bräuchte es dich ja da gar nicht, dann könnte er dich, weißt du, ich meine, dass es ein bisschen hart ist, deswegen bist ja du da, dass du da ein bisschen das auflockerst. Da habe ich gehört von einem Pastor in Amerika, der hat, als er seinen Dienst angefangen hat, hat er eine Stadt empfangen, wo er gesagt hat, ja, da baust du jetzt Gemeinde. Und er hat von allen gehört, ja, das ist Pastorengrab, Pastorenfriedhof, da ist keiner durchgebrochen, kannst du vergessen. Und der ist treu geblieben, der ist damit gegangen und hat gesagt, ja, wenn der Herr mich da hinschickt, dann mache ich das. Und das ist, ich glaube, inzwischen ist es die größte lateinamerikanische Gemeinde in den Vereinigten Staaten, weil es einfach, weißt du, der ist einfach dran geblieben und es sah vielleicht die ersten Tage auch nicht so aus, aber es ist irgendwann durchgebrochen. Irgendwann ist es durchgebrochen, weißt du, wenn du dran bleibst und einfach sagst, hey, weil du dienst ja Gott, weißt du, ich meine, okay, ist es halt ein Friedhof, ja, dann wächst du die Toten halt auf, weißt du, ich meine, es ist ja, weißt du, jede Ausrede, alles, was da kommen kann, was der Feind dir gegenbringt, ja, ist es trotzdem Gott, der auf deiner Seite steht, weißt du, jedes Hindernis ist einfach zu klein für deinen Gott, genau. Und wenn du es in der Apostelgeschichte dann siehst, das war ja bei Paulus auch so. Weißt du, Paulus, als er sich bekehrt hat, da waren die Christen auch erst, okay, ist er wirklich bereit dafür? Sogar der Hananias, der ihn dann zum Glauben geführt hat, der hat es ja von Jesus oder hat eine Vision empfangen, wo er gesagt hat, ja, gehst du zu dem Paulus und taufst den. Und er hat sich erstmal gesagt, nee, nee, du weißt schon, wer das ist. Ich glaube nicht, das ist, glaube nicht so gut. Und, aber weißt du, Jesus hat es schon ganz anders gesehen. Er hat gesagt, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl Nationen als auch Könige und Söhne Israel. Der hat es schon gesehen, er hat gesehen, hey, der wird das Evangelium in die Welt tragen und du musst ihn jetzt eigentlich nur noch da drin aktivieren. Weißt du, vielleicht sind die ganz schwierigen Fälle bei dir in der Arbeit wirklich Leute, die Gott ganz stark benutzen will und es braucht nur noch dich, dass du da den entscheidenden Touch machst, dass du einfach dran bleibst. Genau. Genau, was ich dann heute, also auch bei so, ich glaube, weil der Feind ist schon besiegt, weißt du, das musst du auch immer wissen, auch, weißt du, auch bei Corona, weißt du, wir sind ja jetzt schon eine Weile drin mit diesem ganzen Lockdown und so, aber du musst auch wissen, Corona ist trotzdem besiegt, weißt du, das ist trotzdem besiegt, egal, weißt du, auch wenn es in der Welt, wie es aussieht, weißt du, damals bei den Christen sah es auch nicht aus, als wäre der Sieg da, aber Jesus hatte den Sieg und da musst du drauf stehen, da musst du dich drauf stellen. Ich habe heute was gehört, ich weiß nicht, ob das, also es hat ein Biologe gesagt, ich weiß nicht, ob es nur Theorie ist oder, aber er hat halt so gesagt, bei Viren, wenn die, weil jetzt haben alle Angst vor diesen Mutationen und die sind ja so, und er hat gesagt, Mutationen, die sind zwar sehr viel ansteckender, aber die sind weniger gefährlich und deuten anscheinend, ich bin kein Biologe, also nehme mich nicht beim Wort, aber deuten anscheinend sogar darauf hin, dass das Virus mit der Zeit zerfällt. Und ich glaube, ob das jetzt biologisch so stimmt oder nicht, ich glaube, im Geistlichen ist es so. Weißt du, wenn der Feind irgendwie dann mit neuen Attacken kommt, mit Mutationen, neuen Angriffen, dann sind die vielleicht erst ansteckender, weil du es nicht sofort siehst. Du fällst vielleicht auch ein paar Mal drauf rein. Aber es heißt schon, dass er schwächer wird. Es heißt schon, dass es nachlässt. Es heißt schon, dass er seine Macht verliert. Und so heißt es auch, weißt du, so heißt es auch in Offenbarung. 12, Vers 12 heißt es, darum seid fröhlich, ihr im Himmel und ihr, die ihr in ihnen wohnt, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Das heißt, wenn du siehst, wie der da in der Welt wütet, und das wird wahrscheinlich sogar noch mehr werden, dann weißt du, hey, der ist wütend, weil er nur noch kurze Zeit hat. Weißt du, das ist der Grund. Der ist nicht wütend, weil er irgendwie gewinnen wird. Nein, der ist wütend, weil er weiß, er hat schon verloren und er wird es sowieso verlieren. Und wenn du einfach auf dem stehst, was Gott für dich hat, wird er nur noch mehr verlieren. Weißt du, wird er nur noch mehr verlieren. Und das ist es, dass er, weißt du, der will irgendwie, der hat so diese, ich glaube, der Teufel hat wirklich nur diese Kamikaze-Option drin. Ich reiß noch möglichst viele mit. Ich weiß, ich bin eh schon weg, aber ich reiß noch möglichst viele mit. Und weißt du, du sagst einfach, nee, ich nehme dir alle, die du mitnehmen könntest, nehme ich dir alle weg. Weißt du, es hat so ein Evangelist, der hat das immer so ganz cool gesagt, der hat gesagt, auf Englisch, empty hell for a living. Also, mach es dir zum Lebensunterhalt, die Hölle zu leeren. Und weißt du, das machst du, du gehst einfach, du sagst einfach, hey, genug ist genug und du weißt, dass Gott auf deiner Seite ist und du stellst dich darauf und gehst einfach damit. Genau. Amen. Perfektes Timing. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und du machst es einfach. Die Irme hat geredet über Vertrauen und der Josua über Ausharren. Und Vertrauen ist ja sowas, ist ziemlich das Gleiche wie Glauben. Und das heißt im Wort, dass durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen erlangt. Amen. Halleluja. Durch Glauben, durch Gott vertrauen und diese Zutat eben, das Ausharren und nicht aufzugeben, weil es ist ja auch klar, dass der Feind sein Gebiet nicht kampflos abtreten will oder so. Halleluja. Aber wir wissen, dass er ein ewiger Verlierer ist. Halleluja. Und ein ewiger Versucher ist. Halleluja. Halleluja. Weil wir den Geist des Glaubens haben, weil wir Jesus Christus in uns haben. Halleluja. Und das Wort sagt, dass das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Das ist der Sieg, der den Teufel überwunden hat letztendlich. Und das ist der Sieg, der ihn jedes Mal wieder zurück dahin bringt, wo er hingehört. Halleluja. Amen. Indem wir durch Glauben überwinden. Halleluja. Glory. Ja. Und als Jesus versucht wurde vom Teufel, da hat Jesus dreimal geantwortet mit: Es steht geschrieben. Das ist so powerful. Es steht geschrieben. Er nimmt einfach das Wort und sagt: Nein, es steht geschrieben. Und das heißt, der Teufel verließ ihn für eine ganze Weile. Halleluja. Halleluja. Also, wenn wir das haben wollen, dann heißt es nur ausharren. Heißt es nur, dann sagst du ihm halt nochmal. Und wenn er halt ein viertes Mal kommt, dann sagst du nochmal: Nein. Und bleibst darauf feststehen. Halleluja. Weil er muss gehen. Weil er muss gehen und dich verlassen für eine Weile. Halleluja. Für eine ganze Weile. Halleluja. Ich hatte vor dem Psalm 38 und zwar ein Vers. Und da heißt es Vers 13, die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen und die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Okay, das ist der Teufel. Er schmiedet da irgendwo seine Pläne und sowas. Und ich war mal in der Gemeinde oder eher in der ganzen Denomination und da war so ziemlich jede zweite Prophezeiung fing irgendwie so an, dass der Feind hat einen Plan gemacht oder der Teufel hat einen Plan gemacht. Ich meine, als gäbe es nichts anderes zu prophezeien, als der Feind einen Plan gemacht hat. Halleluja. Wir wissen doch, Halleluja, dass unser Herr Jesus diesen Plänen ein Ende gesetzt hat. Amen. Amen. Was sollen wir uns da noch aufhalten über die Pläne, was er vorhat? Halleluja. Auf jeden Fall, die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen und die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Und hier kommt das Coole. Sie ersinnen Lügen den ganzen Tag. Der Feind ersinnt Lügen den ganzen Tag und er versucht dich mit Lügen den ganzen Tag sein Zeug anzubieten. Halleluja. Aber wir haben was viel Besseres. Wir haben doch die Wahrheit. Halleluja. Wir halten ihm die nackte Wahrheit entgegen. Halleluja. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube. Der Glaube an das pure Wort Gottes, dass wir ihm entgegenhalten können und sagen, nein, das ist eine Lüge und das ist schon wieder eine Lüge und das ist schon wieder eine Lüge. Das stimmt nicht. Jesus ist in mir. Halleluja. Er ist mit mir. Halleluja. Wir leiden keinen Mangel. Ich bin nicht krank. So geht's dann ungefähr ab. Halleluja. Halleluja. In Kolosser 2 steht auch noch was über diese Pläne des Teufels. Kolosser 2, Vers 15 oder Vers 14 schon. Da heißt es, dass Jesus die Schuldschrift ausgelöscht hat, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Halleluja! Jesus hat am Kreuz dem Teufel ein für alle Mal gezeigt, wo es lang geht. Amen! Eins für alle Mal gezeigt, wo auch seine Pläne lang gehen. Ich meine, natürlich hat der Teufel einen Plan mit Corona oder was auch immer. Aber wir haben ja ganz am Anfang gehört, die Welt hat eine Krise. Der Teufel hat eine Krise, aber Gott hat einen Plan. Halleluja, du hast den Plan. Wir haben den Plan. Wir gehen vorwärts mit unserem Plan. Und jedes Mal, wenn wir uns auf Jesus stützen, jedes Mal, wenn wir ans Kreuz gehen, dann erfahren wir immer wieder aufs Neue, wie der Teufel öffentlich an den Pranger gestellt wird. Halleluja. Und ihm zu zeigen, dass er aufgeben soll. Dass er dich verlassen soll für eine ganze Weile. dass er aufgeben soll. Halleluja. Weil du bist geboren, um zu überwinden. Du bist geboren, um vorwärts zu gehen und unaufhaltsam vorwärts zu gehen. Immer höher heißt es in 5. Mose 28, dass wir steigen immer aufwärts, immer höher. Halleluja. Immer besser. Halleluja. Und so wächst dieser Glaube. Viele vergleichen es ja immer mit einem Muskel, der trainiert wird. Und ich meine, wenn du dann hier in dieser Sache einen Sieg hast, dann hast du wieder Glauben, das nächstes Mal genauso anzupacken. Halleluja. Weil wenn es einmal funktioniert hat, dann funktioniert es auch ein zweites Mal. Dann funktioniert es auch beim nächsten Mal. Es wäre sonst wieder eine Lüge, weil der Teufel kommt dann wieder und sagt, ja, diesmal nicht. Doch, diesmal auch. Diesmal auch. Halleluja. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Halleluja. Der Glaube überwindet jedes Mal. Jedes Mal. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Durch Ausharren, durch Glauben und Ausharren. Einfach draufbleiben und nicht aufgeben. Einfach draufbleiben. Halleluja, weil sein Ende ist gewiss. Und unseres auch. Unser Ende ist gewiss. Halleluja, wir sind Sieger. Wir sind Überwinder. Halleluja, das ist, wozu er uns berufen hat. Das ist, was er uns gegeben hat. Dass wir im Leben herrschen können. Halleluja. Durch Jesus. Das ist so stark. Das ist so stark. Halleluja. Ich freue mich. Ich freue mich dafür. Und dieser Muskel, das wächst ja immer mehr. Das wird ja immer, du wirst ja immer kühner und immer selbstbewusster oder immer gottbewusster und gehst einfach immer weiter vorwärts. Halleluja. Halleluja. Es heißt in Psalm 103, glaube ich, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du hast es vorher auch gehört über die Zeugnisse, die immer eine Weissagung sind für das nächste Wunder. Und wenn du dich immer wieder daran erinnerst, was der Herr dir Gutes getan hat, das gibt dir wieder den Boden oder das gibt dir wieder die Zuversicht, das gibt dir wieder den Glauben und das gibt dir wieder die Gewissheit einfach, das ist wieder möglich, das funktioniert, Halleluja. So hat es damals funktioniert und das wenden wir auch jetzt wieder an, Halleluja. Und das geht, das gilt für alle Bereiche des Lebens. Gott ist so gut. Wir haben eine Wunderwaffe. Eine Wunderwaffe. Halleluja. Die für alles wirkt und funktioniert. Und weißt du, wie ich vorher gesagt habe, selbst wenn der Teufel Pläne schmiedet, es heißt, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Halleluja. Da ist der Plan des Teufels. Er wird einfach nicht gelingen. Das ist der Plan des Teufels, Waffen zu schmieden, aber sie werden keinen Erfolg haben. Auch nicht in deinem Leben. Sie werden keinen Erfolg haben. Halleluja. Sondern jedes Mal, wenn du herausgefordert wirst, dann wird er wieder öffentlich an den Pranger gestellt. Halleluja. Und du wirst triumphieren wieder. Halleluja. Wir haben so viel auch über die Herausforderungen und so gehört. Und das ist ganz normal. Herausforderungen sind ganz normal. Herausforderungen sind biblisch. Jemand sagt immer, dass Herausforderungen sind biblisch, aber Niederlagen nicht. Halleluja. Niederlagen nicht. Niederlagen nicht. Die sind nicht mit drin. Ist nicht mit drin. Herausforderungen sind dabei, aber ja. Siegreich. Wir gehen siegreich raus. Halleluja. Durch jede Herausforderung. Siegreich und stärker als je zuvor. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Ja, du hast es gehört. Du trainierst jeden Tag deine Muskeln. Dann haben wir es da so das Bild gekommen, Papa, er hat noch Spinat gebraucht. Wir haben das Wort Gottes. Ne? Wir haben das Wort Gottes und umso mehr Wort Gottes, desto mehr Muskeln hast du, desto mehr widerstehst du und widerstehst du dem Teufel hier. Ne? Wir haben gehört, dass wir Sieger sind. Wir haben gehört, dass wir als Sieger hier auf der Welt gehen dürfen. Ne? Und das ist so fantastisch, das ist wirklich so fantastisch. Und ja, ich hatte so den Eindruck für heute auch noch, durch das, dass wir wirklich Sieger sind, durch das, dass wir hier wirklich ein Muskelpaket auch sind, ne, sollten wir auch so leben. Und mir kam da so der Gedanke oder das Wortspiel, ne, oft sind wir, oft, ne, andersrum gesagt, ne, wir sollten geleitet sein, ne, und sind aber oft noch getrieben. Getrieben ist eigentlich das richtige Wort. Ne? Wir lassen uns oft noch treiben im Leben, anstatt dass wir uns leiten lassen. Und da ist ein Riesenunterschied. Ne? Wir haben es vorher gehört, der Teufel ist ein Lügner. Er versucht uns mit allem Möglichen abzulenken. Er versucht uns zu treiben, vor sich herzutreiben, alle Richtungen zu treiben, mit dem einen Hintergrund, dass wir uns nicht leiten lassen. Wenn du getrieben bist, bist du nicht mehr geleitet. Weil dann bist du von was anderem, was anderes beherrscht dich in diesem Moment, was anderes sagt, wohin du gehen sollst, was anderes sagt, dass du Stress haben sollst, was anderes sagt, dass du nach links und nach rechts abbiegen sollst. Du bist nicht in der Ruhe. Und in dem Moment bist du auch nicht mehr geleitet, sondern du bist getrieben. Und der Teufel will, dass du getrieben bist. Und die Zeit läuft im Grunde immer schneller in dieser Welt. Na, es prasselt immer mehr auf uns rein. Die Nachrichten prasseln auf uns rein. Das Weltgeschehen prasselt auf uns rein. Auch wenn wir jetzt vielleicht gerade im Lockdown sind und vielleicht mehr Zeit haben, trotzdem läuft es insgesamt schneller, weil viel mehr aufeinander kommt, weil viel mehr Informationen reinkommen, weil viel mehr Ablenkung da ist. Und das verleitet da dazu, dass du nicht mehr der Geleitete bist, sondern der Getriebene bist. Die Nachrichten treiben dich in eine Richtung. Versteht ihr? Die Zeit mit all seinen Ablenkungen, ob es Fernsehen ist und was auch immer, treibt dich in eine Richtung. Sie treibt dich vor dich her, aber du bist nicht mehr der Geleitete. Und das beste Beispiel von sich leiten lassen ist Jesus. Jesus war nicht derjenige, der sich hat treiben lassen von irgendjemand, sondern Jesus ist da gestanden. Er wusste, wer er war. Er wusste, wer hinter ihm steht. Er wusste, was in ihm ist, wer er ist. Und er hat sich leiten lassen. Von wem? Vom Vater. Er hat nur das gemacht, was er den Vater hat tun sehen. Er wurde geleitet. Er wurde geleitet und er hat sich da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Als Lazarus schon Tage tot war, ne? 4 Tage tot war, beziehungsweise nach 2 Tagen oder 3 Tagen hat Jesus noch nicht gesagt, boah, jetzt muss ich da hin und jetzt müssen wir richtig hinrennen, weil manche von uns hätten gesagt, da muss ich jetzt ganz, ganz, ganz schnell hin, vielleicht auch noch da, wo er krank war, da muss ich jetzt ganz, ganz, ganz schnell hin, sonst ist es zu spät. Das wäre getrieben gewesen. Ne? Sich treiben lassen. Aber Jesus war geleitet. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Er hat gesagt, oh Vater, na, jetzt gucken wir mal, was sagst du mir? Er hat gewusst, was der Vater damit vorhat. Und er kam erst 4 Tage danach, kam er hin und hat gesagt, Lazarus, steh auf. Das ist geleitet. Das ist Leitung im Leben. Versteht ihr? Und es ist auch in deinem Alltag. Na, kannst du selber jetzt mal so kurz überprüfen, wirst du in deinem Alltag getrieben? Treibt dich irgendjemand vor dich her? Hast du Stress und oh, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das und das und das und das und das und das? Also wirst du getrieben oder sagst du, Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Was soll ich jetzt tun? Weißt du, es ist wie im Job. Bei mir zum Beispiel, wenn ich im Vertrieb bin, Verkauf, ich kann Tausende von Kunden anrufen. Damit kann ich meinen ganzen Tag füllen und kann tun und am Ende kann vielleicht einer dabei rausspringen. Na, damit bin ich getrieben. Oh, ich muss das. Oder ich kann mich verleiten lassen vom Heiligen Geist und kann sagen, Heiliger Geist, wen soll ich anrufen? Was soll ich nachgehen? Was soll ich tun? Und dann habe ich meine Zeit, nämlich nicht unnütz irgendwo vor mich hertreiben lassen, sondern ich habe genau den Richtigen zum richtigen Moment angerufen und das wird zum Erfolg. Und das ist es, auf was es drauf ankommt. Das ist es, wie wir leben sollten. Und es ist jetzt ein Beispiel aus dem Berufsleben, aber es funktioniert bei allem in deinem Leben. Es funktioniert in deiner Familie, es funktioniert bei deiner Partnersuche. Ne? Wenn du auf Partnersuche gerade bist, auch du am Livestream vielleicht, ne? Lass dich nicht treiben, boah, ich finde keine mehr, wie soll mein Leben enden und ich bin ganz allein und es ist alles so schlimm und boah, und na, du lässt dich leiten, du lässt dich dadurch nicht leiten vom Heiligen Geist, sondern du lässt dich treiben von deinen Gedanken, die gar nicht von dir sind, sondern die dir auch noch der Teufel reinsetzt. Na, du lässt dich dadurch wirklich vor dir hertreiben. Aber wenn du sagst, wenn du darauf harrst, was wir vorher gehört haben, wenn du auf dem Wort Gottes stehen bleibst, wenn du ihm vertraust und sagst, Vater, ich weiß, du hast den richtigen Partner für mein Leben und darauf bleibe ich stehen und ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass er da ist. Und ich weiß, Vater, in dem Augenblick, wo ich was tun soll, oder ne, dann führt mich der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird das genau zusammenführen. Wenn du darauf hast, dann bist du geleitet und nicht mehr getrieben. Und ich sag dir, du hast eine höhere Lebensqualität durch das Ganze. Du hast keinen Stress mehr in deinem Leben. Du hast keine Ängste und Sorgen mehr in deinem Leben, weil du weißt, dass es gut ausgeht, weil du deinem Gott vertraust und weil der Heilige Geist wirklich der Kanal offen ist, wo du dich leiten lassen kannst. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und wir lesen das eigentlich überall in der Bibel. Ne? Ein Beispiel, was mir gerade noch einfällt, ist Philippus mit dem Äthiopier. Philippus ist ja auf der Straße gegangen, der Heilige Geist hat ihn auf diese Straße geführt. Philippus hätte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich zu hunderten anderen Menschen sprechen können. Vielleicht hätte auch der ein oder andere sich bekehrt. Alles gut. Aber der Heilige Geist hat ihn dahin geleitet, zu diesem Äthiopier. Philippus durfte ihm das Wort erklären. Der Äthiopier ist von Neuem geboren, er hat sich taufen lassen und er ist dann in sein Land gegangen und hat diese Botschaft weiterverkündet. Und die Frucht war gewaltig, was er da gebracht hat. Das ist ein ganz anderes Ausmaß. Das ist ein ganz anderes Volumen, was da dahinter steckt. Das ist eine ganz andere Frucht, was da dahinter steckt, wenn du geleitet bist vom Heiligen Geist. Und wenn du dieses Prinzip auf dein Leben anwendest, dich nicht mehr treiben lässt, sondern dich leiten lässt, wird sich die Frucht in deinem Leben in jedem einzelnen Aspekt auch zeigen. Ob es in deinem Job ist, ob es in deinem Privatleben ist, ob es in deinem Dienst ist oder wo auch immer. Das Wichtige ist, dich leiten zu lassen. Lasse dich leiten. Sei nicht der Getriebene. Getrieben zu sein bedeutet Stress. Getrieben zu sein bedeutet, ich weiß nicht, wo es lang geht. Getrieben zu sein ist heute das und morgen das. Weißt du, das ist sogar ungesund für dein Leben. Es ist wirklich ungesund für dein Leben, wenn du ständig getrieben bist. Aber wenn du wirklich zu dieser Leitung kommst, zum Heiligen Geist, wenn du dich wirklich leiten lässt, dann kehrt Ruhe ein. Dann kehrt Ruhe ein in deinem Leben. Es wird leichter für dich, weil du genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtigste machst. Jetzt kannst du noch sagen, ja, ich höre das gar nicht, ich fühle das gar nicht, ich kann das gar nicht. Doch, du bist ein Kind Gottes, der Heilige Geist lebt in dir. Es kommt nur darauf an, wie du dich ausrichtest. Es kommt auf dein Bewusstsein drauf an, ne? Es kommt darauf an, dass dir bewusst zu sein, dass der Heilige Geist in dir ist, dass du geführt bist, dass er mit dir sprechen möchte. Und dann musst du nur deine Antenne richtig ausrichten, dir Zeit nehmen und sagen, okay, heute nehme ich mir mal 5 Minuten, dann kommt schon wieder der andere Gedanke, du hast keine Zeit, du musst ins Geschäft, du hast einen Termin, du musst das machen, deine Kinder, das. Dann sagst du, nein. Ich lass mich leiten heute. Ich lass mich nicht treiben, sondern ich lass mich leiten. Und wenn du dir diese 5 Minuten, 10 Minuten, was auch immer nimmst, dann sage ich dir, läuft dein Tag anders. Weil dein Tag ist geleitet, gesegnet durch den Heiligen Geist und du bist nicht mehr durch den Tag getrieben. Und das ist ein Schlüssel. Das ist ein wirklicher Schlüssel. Und ich möchte einfach jetzt zum Schluss einfach nochmal derjenige, wo sich jetzt heute die Entscheidung trifft, auch du am Livestream, wenn du heute die Entscheidung triffst, ja, das ist ja gar nicht so unwahr, was der da vorne sagt. Der hat ja recht. Und na, wenn ich so zurückblicke, ich bin ziemlich getrieben worden in letzter Zeit. Also wenn es dich jetzt betrifft, ne, dann möchte ich jetzt einfach, dass du deine Hände ausstreckst, ne, die hier sind, die können auch gerne aufstehen. Und ich möchte einfach das aktivieren. Ich möchte einfach diese Leitung nochmal aktivieren. Ich möchte aktivieren, dass du nicht getrieben bist, sondern dass du wirklich geleitet bist durch den Tag. Und ich sag's ganz ehrlich und ich strecke meine Hände auch. Mir passiert es oft noch, dass ich vielleicht noch getrieben bin durch den Tag oder durch Situationen auch getrieben bin, wenn Herausforderungen kommen. Und ich nehme das auch für mich an. Ich will geleitet sein. Ich will geleitet sein in jeder Sekunde meines Lebens, weil daraus entsteht Frucht. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Also lasst uns ausstrecken und ich danke dir, Herr, ich danke dir, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen dürfen. Und ich, ja, vergib uns jetzt da auch, wo wir uns nicht leiten haben lassen, sondern wo wir noch getrieben waren, in welchen Situationen auch immer. Und ich danke dir, Herr, und ich aktiviere das bei jedem Einzelnen von uns, auch bei denen am Livestream, dass wir ab sofort geleitet sind. Wir wollen uns auf dich vertrauen, Heiliger Geist. Wir wollen unser Leben dir anvertrauen, Sekunde für Sekunde. Und es bringt Frucht. Ich spreche Frucht hinaus. Frucht in jedes einzelne Leben jetzt hier hinein, in jede Situation hinein. Und ich danke dir, dass wir die Geleiteten sind, dass wir die Gesegneten sind, in Jesu Namen. Amen. Halleluja, wie gut ist das? Halleluja, geht's euch gut? Wow, Gott möchte, dass wir dauerhaft oben leben. Kolosser 3,1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, wer ist auferweckt worden mit Christus? powerful. Nicht erst, wenn wir sterben, physisch sterben, werden wir auferweckt mit Christus, sondern wir sind in dem Moment, in dem du Jesus angenommen hast, bist du auferweckt worden mit Christus. Also, was machen wir dann? So sind auf das, was droben ist. Halleluja. Was ist da? Der Christus, wo der Christus ist, Jesus, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Wer ist gestorben? Melden. Halleluja. Wie war das tote Leben länger, aber das... Genau. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist so powerful. Weißt du, dein echtes Leben, dein wahres Leben ist letztlich nicht sichtbar. Also es kommt natürlich aus deinen Augen, aus deinen Taten und deinen Worten schon raus. Aber dein wahres Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr in ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Halleluja. Christus wird immer mehr offenbart und wir werden auch immer mehr offenbar und zwar in Herrlichkeit. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du wirst offenbar in Herrlichkeit. Oh, Halleluja. Du wirst offenbar in Herrlichkeit. Du wirst nicht offenbar in irgendwas anderem, sondern du wirst offenbar in Herrlichkeit. Und weiß ich, finde es so genial. Wir haben wirklich ein anderes Leben bekommen. Wir wurden rausgerissen aus diesem Reich der Finsternis, wo du immer auf das Unten schauen musst. Du hast gar keine Wahl. Du kannst den Menschen der Welt gar keinen Vorwurf machen, dass sie auf das Unten schauen oder sie sich immer nur mit natürlichen Sachen beschäftigen, sondern, und gut, manche Esoteriker, okay, mit irgendwelchen Geistsachen, aber die sind ja auch unten. Und ja, vom Geist von unten. Du kannst ihnen keinen Vorwurf machen, aber du kannst wirklich sagen, danke Herr, du hast mich rausgerissen aus diesem Reich der Finsternis und du hast mich versetzt in ein Reich, das über diesem Reich ist. Halleluja, mitten im Krankenhaus weißt du, du bist in einem Reich versetzt, drüber. Überall, egal wo du arbeitest, egal wo du bist aus diesem natürlichen Reich rausversetzt worden und in sein Reich. Ja, du lebst in einem anderen Reich. Und es ist höher als das Reich dieser Welt. Und welche Eigenschaft hat ein Reich, wenn es höher ist als ein anderes Reich? Es kann dieses Reich beeinflussen. Das heißt, du bist ein Influencer. Wusstest du das? Du bist ein Influencer, du bist ein Beeinflusser. Nicht nur die Leute, die einen YouTube-Kanal haben oder irgendwie bloggen, sind Influencer, sondern du bist ein Influencer. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Du bist ein Influencer. Du beeinflusst. Weißt du, Gott möchte, dass du beeinflusst. Weißt du, die Zeit geht vorbei, wo die Christen sich ja wunderbar verstecken irgendwo. Und sagen, oh, nur nicht, dass jemand merkt, dass ich Christ bin. Hilfe, ich könnte abgelehnt werden. Sie könnten merken, dass ich in einem anderen Reich zu Hause bin. Ja, sie sollen merken, dass du in einem anderen Reich zu Hause bist. Sie müssen merken, dass du in einem anderen Reich zu Hause bist. Ich habe mich bekehrt, weil mein Bruder in einem anderen Reich zu Hause war und ich das gespürt habe und gemerkt habe, wow, das ist irgendwie besser als das Reich, in dem ich lebe. Das ist dermaßen attraktiv, gar nicht vom Äußeren, sondern vom Inneren, von der Substanz, die rüberkommt aus dem Menschen, die rausfließt aus dem Menschen, das ist so dermaßen attraktiv, dass ich das haben will. Also vertrau mal, dass die Substanz, das innere Leben, dass du mit Jesus lebst, die Liebesbeziehung, die du mit ihm lebst, dass es unendlich attraktiv ist für diese Welt. Dass, ja, vertrau dem, dass das eine Substanz, die du bist, die du geworden bist, die du als neue Schöpfung bist und die attraktiv ist. Lass dich nicht belügen. Wir haben es schon gehört. Lass dich nicht belügen vom Feind, dass du nichts zu geben hast, unfähig bist, was auch immer, noch nicht so weit, zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn. Weißt du, es ist völlig egal, diese Sachen. Du bist aus dem Reich der Finsternis heraus und in sein Reich der Herrlichkeit versetzt worden. Und da lebst du. Und da bestimmst du deine Atmosphäre. Du bestimmst, was du denkst. Du bestimmst, welche Atmosphäre in deinen vier Wänden ist. Halleluja. Bestimmt kein anderer. Das bestimmst du. Und das ist gut. Und Gott sagt, ich möchte, dass du dein Leben bestimmst. Dass du dein Leben nicht von tausend Sachen außen, von außen immer bestimmen lässt. Sondern ich habe dir ein inneres Leben gegeben. Und dieses innere Leben, das ist stark. Weil dieses innere Leben bin ich. Dieses innere Leben ist die Einheit mit mir. Ist das, was du mit mir lebst. Und damit habe ich dich beschenkt. Freu dich dran. Freust du dich an deinem inneren Leben mit Jesus? Weißt du, es ist doch so powerful. Weißt du, man kann doch gar nicht mehr zurückdenken und sagen, Mensch, wie war das eigentlich früher, als ich dieses innere Leben mit Jesus nicht hatte? Das ist echt so leer. Halleluja, aber wow, wir geben es weiter. Wir geben es weiter, wo wir sind. Teilen wir allen dieses Leben mit. Halleluja. Und sie werden hungrig. Sieh dein Umfeld an, dass es hungrig ist. Also egal, wie sie momentan reagiert, aber sieh, dass sie hungrig sind. Sieh, dass sie das wollen. Ich habe meinen Bruder jahrelang beobachtet. Er hat mich nicht gleich von einem auf den anderen Tag bekehrt, als er sich bekehrt hat, sondern ich habe ihn beobachtet. Und es wurde immer attraktiver und es wurde immer attraktiver. Bis ich zugebissen habe. Der Köder wurde ausgeworfen und ausgeworfen und ausgeworfen. Und genauso machst du das auch. Du hast den Köder. Der Köder ist die Liebe Gottes, ist Verständnis, ist Erbarmen, ist Wahrheit, ist Klarheit, ist Kraft Gottes, ist Anbieten. Oh, ich bete für dich. Aber du bist krank? Lass mich doch für dich beten. Halleluja. Ist der Friede Gottes, mit dem du in diesen Zeiten umherläufst. Nicht panisch, nicht aufgeregt. Wie soll das alles noch werden? Mach dich nicht eins, wenn die Leute reden. Oh, wir wissen auch nicht, wie das weitergeht. Sondern Halleluja, wir wissen, dass es gut weitergeht für uns. Es geht gut weiter. Auch für alle am Livestream. Sag dir, Gott sagt dir, es geht gut weiter für dich. Du bist in meinem Reich zu Hause. Und das ist das Wichtigste. Und dann kann es nur gut weitergehen mit dir. Und erwarte es und glaube es, weil du bist hochversetzt worden. Weil oben ist der Herr. Oben bist du eins mit ihm. Im Geist bist du eins mit Gott. Er ist in dich eingezogen. Du bist die Wohnstätte Gottes. Die Bundeslade ist in dir. Es ist so powerful. Ich habe es heute nachgelesen. In 2. Samuel 6 wollte David die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Und dann haben sie die angefangen dahin zu bringen und plötzlich sind die Rinder irgendwie ausgerissen und Usa, einer seiner Männer, hat wohl das irgendwie halten wollen, hat die Hand dran gelegt und fiel tot um, unangenehmerweise. Dann hat David die Furcht des Herrn bekommen, dachte, Hilfe, nur weg mit der Bundeslade, ich will nicht sterben, und hat sie in das Haus von Obed-Edom gebracht. Was passierte mit Obed-Edom und seinem ganzen Haus? Das heißt, 3 Monate war diese Bundeslade da und Obed-Edom war mächtigst gesegnet. Das drang an Davids Ohren. Was tat David? Her mit der Bundeslade. Die Bundeslade brauche ich. Und er tanzte, heißt es, mit Freude vor der Bundeslade. Und alle 6 Schritte wurde ein Stier und ein Mastkalb geopfert. Alle 6 Schritte. Wir melden das jetzt nicht dem Tier, den Tierfreunden und Tierschutz. Wow, er war so begeistert, weißt du, die Herrlichkeit Gottes war die Bundeslade. Gott wohnte in der Bundeslade. Wow, und deshalb hat er ihr so eine Ehre gegeben, deshalb tanzte er. Und ja, seine Frau war dann sauer, die hat das irgendwie nicht wirklich im Geist verstanden, was er da macht. Aber er hat gesagt, es ist mir ganz egal, wie ich in irgendwelchen Augen aussehe. Ich möchte immer noch geringer werden, weil ich möchte vor dem Herrn tanzen und mich freuen über seine Herrlichkeit. Und ich sage dir, heute sagt er dir, meine Bundeslade ist in dich hineingekommen. Was kann dann anders sein als mit dem Haus Obed-Edoms? Du bist gesegnet. Du bist gesegnet, wo die Bundeslade ist. Ist Segen. Nimm das in Anspruch. Sei dankbar. Tanze vor dem Herrn. Tanze und freu dich, dass die Bundeslade umgezogen ist. Nicht mehr in Israel im Tempel, sondern in dir ist die Bundeslade. Und da ist sie und da bringt sie Segen und da segnet sie dich und da segnet sie alle um dich herum. Und du bist ein Segen für deine Umwelt, du bist ein Segen für dieses Land, du bist ein Segen für Nationen, in die du noch hingehen wirst. Vielleicht gehst du noch in Nationen und du wirst ein großer, großer Segen sein. Amen. Halleluja. Meine Faschingsmaske hier. Ausziehen hier. Was ist denn jetzt am Fasching hier? Guck meine. Das ist meine Faschingsnase. Der passt. Das hätte ja aus, wie wenn ihr auf der Prunksitzung wärt. Du hast speziellen Nasen. Sich auch noch verhakt hier, das Teil. Halleluja. Preis den Herrn. Dieter und Gabi sehen auch super aus, wirklich. Ich muss sagen, diese FFP2-Masken, die sind wirklich, die sind optimal für die Faschingszeit, wirklich. Ja, ist einfach die Jahreszeit, das trägt man jetzt. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ja. Wir leben einfach in der närrischen Zeit. Ne? Die Corona-Zeit ist einfach eine närrische Zeit. Ne? Deswegen tragen wir alle Faschingsnasen. Ja, ihr im Livestream könnt vielleicht wahrscheinlich jetzt momentan nicht mitreden, weil ihr gerade maskenfrei seid. Deswegen sage ich ja immer, seid live dabei, dann habt ihr den vollen Genuss. Preist den Herrn. Oh, Shakarapakapakapakapakapa. Rakabaka, baka, baka, baka, baka, baka. Oh, rapaka, baka, paka, paka, paka, paka, parapaka, paka, paka. Jemand hat gesagt, dieses Jahr fällt Fasching aus. Von wegen. Von wegen. Überall ist Fasching. Überall ist die närrische Zeit. Jeder hat seine Nase auf. Überall. Beim Supermarkt ist Fasching. Beim Doktor ist Fasching, im Büro ist Fasching, überall ist Fasching. In der Gemeinde ist auch Fasching. Halleluja. Ja. Halleluja. Oh, es ist die andere Zeit. Die fünfte Jahreszeit. Corona-Zeit ist die fünfte Jahreszeit. Die hat sie irgendwo dazwischen geschoben. Halleluja. Aber wisst ihr was, ob fünfte Jahreszeit, vierte Jahreszeit, dritte Jahreszeit, zweite Jahreszeit, erste Jahreszeit, wir freuen uns im Herrn alle Zeit. Amen. Halleluja. Abermals sage ich euch, freut euch. Halleluja. Halleluja. Halleluja, weil wir haben, wie du es gehört hast, wir haben eine andere Ebene. Wir haben ein anderes Zuhause. Wir haben eine andere Dimension von Leben. Wir haben eine andere Dimension von Kraft. Wir haben eine andere Quelle. Wir kommen von oben. Halleluja, nicht von unten. Wir sind von wo ganz anders. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Halleluja. Weißt du, und das machen wir uns immer wieder bewusst. Und wir, weißt du, wir stecken unsere Nase immer wieder in diesen Raum der Herrlichkeit hinein. Halleluja. Weißt du, jeden Tag. Weißt du, es ist so wichtig. Es sollte unsere tägliche Disziplin sein, mit unserer Nase in die Herrlichkeit hineinzustoßen. Ja, ja, ja, nicht in andere Leute Sachen, sondern in die Herrlichkeit. Weil die stecken ihre Nase in die Sachen von anderen Leuten, aber das ist nicht unsere Sache. Sondern wir stecken unsere Nase in die Herrlichkeit. Deswegen hast du so eine schöne Spitze. FFP2, der Josu hat auch eine super Spitze. Der kann richtig, der hat so eine richtige Durchbrechermaske. Halleluja. Die lässt ihn so richtig in die Herrlichkeit Gottes hineindringen. Wow. Das ist so wichtig. Weißt du, du brauchst wirklich jeden Tag, du brauchst diese Nase. Ja, ja, es ist so. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist offen. Der Weg ist frei. Jesus hat den Weg frei gemacht. Du hast freien Zugang. Du musst nur rein. Amen. Ja, auch wenn deine Maske ein bisschen runder ist, aber es funktioniert trotzdem. Selbst mit solchen OP-Masken, ja. Verstehst du? Wir haben ja im Vergleich, die Chinesen nennen uns ja alle Großnasen, also wir haben ja alle große Nasen, im Vergleich zu den Chinesen jedenfalls. Du Großnase. Also hast du genügend Windschnittigkeit, definitiv, um hineinzustoßen in die Herrlichkeit Gottes. Amen. Also das sollte unser tägliches Leben sein, weißt du? Wir gehen gar nicht in diese Welt, wir gehen gar nicht in dieses Leben hinein, ohne vorher unsere Nase in diese andere Ebene hineingesteckt zu haben. Ohne diese Luft geschnuppert zu haben. Ohne uns diesen Lebensraum bewusst gemacht zu haben. Ohne da drin gewesen sein, ohne diese Substanz geschnüffelt zu haben. Hast du heute schon Herrlichkeitsluft geschnüffelt? Manche sagen, ich kriege ja kaum Luft unter meiner Maske. Ja, weißt du, unter deiner Maske ist die volle Herrlichkeitsluft. Ich sag's dir, da ist eine, wow, Halleluja. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Da ist der Herrlichkeitsfilter drin, der filtert jeden Virus sowieso aus. Ob mit oder ohne Maske. Halleluja. Preis dem, ja, Psalm 100 hatte ich. Psalm 100. Halleluja. Weißt du, da hast du diesen täglichen Weg in diesen Raum der Herrlichkeit hinein. Also ich glaube wirklich, ist mir heute Morgen so wieder so bewusst geworden, weißt du, ein Tag ist nur ein halber Tag, wenn du nicht deine Nase erstmal in die Herrlichkeit hineingesteckt hast. Wenn du nicht von da kommst, weißt du, da kommen so viele Sachen um dich herum. Weißt du, du kannst gestern noch die stärkste Zeit in der Herrlichkeit Gottes gehabt haben, aber ich sag dir, heute musst du deine Nase schon wieder neu hineinstecken. Und deswegen bist du ja auch hier, weil du dich neu animieren, neu anstecken lassen möchtest. Aber ich sag dir, morgen, wenn wir keine Veranstaltung haben, dann steckst du deine Nase trotzdem rein. Und wenn es dir hilft und wenn du dich dran erinnerst morgen früh, dann setzt du deine wunderschöne FFP2-Maske auf und du sagst, jawohl, ich stecke jetzt meine Nase in die himmlische Luft hinein. Amen. Andere Ebene, andere Dimension. Andere Substanz, andere Luft. Halleluja. Halleluja. Wie heißt Psalm 100? Heißt, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden. Und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der Plan, wie du in seine Herrlichkeit eintrittst, wie du deine Nase in die Herrlichkeit Gottes hineinsteckst. Er sagt hier, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Juhu! Das, weißt du, das ist der erste Schritt in die Herrlichkeit hinein, gleich früh am Morgen, weil jetzt ist ja schon bald wieder Abend, du gehst jetzt bald ins Bett, also tue ich dich schon mal instruieren für morgen früh. Das Erste, was du tust, weißt du, du kommst vor sein Angesicht erstmal mit Jubel. Das ist schon mal der erste Durchbrecher hinein in die Herrlichkeit Gottes. Amen. Ja, dann tust du einfach mal all den anderen Krampf zur Seite, die komischen Gedanken, die du vielleicht noch hast, während du aufstehst, noch so halb im Tran, so, was ist heute wieder los und so. Und dann sagst du, hey, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Heute muss ich wieder vor sein Angesicht kommen. Heute muss ich wieder in seine Herrlichkeit kommen. Und wie komme ich hinein? Mit Jubel. Also mach dir deinen morgendlichen Jubeltanz, deinen morgendlichen Freudentanz. Rock around the block. Oder wie auch immer. Amen. Ja, es ist so. Also Gott sagt dir klar das Protokoll, wie es in seine Herrlichkeit geht. Also er sagt nicht, kommt vor sein Angesicht mit vielen schweren Gebeten, rutscht auf sein vor sein Angesicht auf Knien oder sowas. Sondern er sagt, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das ist das Protokoll, das Gott gefällt. Da sagt Gott, ja, herzlich willkommen in meiner Herrlichkeit. Herzlich willkommen vor meinem Angesicht. Komm vor sein Angesicht mit Jubel. Amen. Fasching fällt aus, aber der Jubel in der Herrlichkeit Gottes ist dafür umso stärker. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Ja. Halleluja. Und dann sagt er weiter, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selber. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Mit anderen Worten, das Zweite, was er sagt, was du erkennen musst und was du dir jeden Tag immer wieder neu bewusst machen musst, ist, ich brauche ihn. Ohne ihn bin ich nichts. Er ist Gott und ich bin's nicht. Und es mag mir passen oder nicht, aber es ist so. Luzifer hat's nicht gepasst und deswegen ist er gefallen. Am besten ist es, du arrangierst dich damit. Er ist Gott und du nicht. Das heißt, du erkennst an, dass du ihn brauchst. Du kommst aus seinem Angesicht mit Jubel, juhu, Herr. Und du sagst, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich absolut und unbedingt. Heute brauche ich dich. Das ist der Weg in die Herrlichkeit hinein. Direkt in die Substanz der Herrlichkeit. Herr, ich brauche dich. Also die Herrlichkeit Gottes fällt nicht einfach auf dich, wenn du so morgens aufstehst und da noch deine verschlafenen Augen hast und sagst, oh, jetzt ist gerade die Herrlichkeit auf mich gefallen. Ich meine, wer hat es schon so erlebt? Ne? Also eigentlich ganz, ganz selten. Ne? Nein, sondern er will dich sehen. Hier ist das Protokoll. Komm vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Und dann sagt er noch was, er sagt, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Amen. Also wie ziehst du ein mit deiner Nase, mit deiner windschnittigen Herrlichkeitseinbruchsnase? Mit Dank. Amen. Indem du ihm dankst. Indem du sagst, danke Herr für dein wunderbares Wirken in meinem Leben. Danke Herr, dass du den Weg für mich freigemacht hast. Danke, dass du die Tür ins Allerheiligste geöffnet hast. Danke, dass ich freien Zutritt habe. Danke, dass dieselbe Herrlichkeit, Jesus, die du hattest vom Vater, dass du sie mir gegeben hast. Danke, dass ich in deiner Herrlichkeit zu Hause sein kann und deine Herrlichkeit jeden Tag erleben darf. Halleluja. Danke, dass du die Tür aufgeschlossen hast und niemand kann sie mehr schließen. Ja, weißt du, die Tür ist so weit offen, wie sie nur sein kann. Warum? Weil Jesus war die Tür. Amen. Jesus war die Tür. Und durch diese Tür gehst du durch, indem du seinem Wort glaubst. Indem du dem glaubst, was er sagt. Indem du seinem Blut glaubst, das für dich vergossen worden ist. So haben wir nun Freimütigkeit zum Zutritt in das Heiligtum durch sein Blut. Amen. Und dafür dankst du ihm und sagst, danke Herr, dass ich freien Zugang habe. Danke, Herr, dass mich nichts und niemand von deiner Herrlichkeit trennen kann. Danke, Herr. Halleluja. Und dann preist du und lobst du ihn und gibst ihm die Ehre. Und, oh, sagst, wow, so wunderbar, Herr. Halleluja. Danke, dass ich mit dir Gemeinschaft haben darf. Danke, dass ich mit dir von Angesicht zu Angesicht zusammen sein darf. Danke, dass ich mich bescheinen lassen darf von deiner wunderbaren, herrlichen, übernatürlichen Substanz. Danke, dass ich vollkommen unabhängig sein darf von der Welt um mich herum. Danke, dass ich eine Speise habe, die die Welt nicht kennt. Amen. Siehst du, du hast eine Speise, die die Welt nicht kennt. Die Welt sagt, weißt du, für mich tatsächlich ist es manchmal so, manchmal gucke ich irgendwas im Videotext oder so, irgendwelche Nachrichten und dann lese ich so Dinge wie, oh, die Menschen können nicht mehr, die sind fertig jetzt nach 3 Monaten Lockdown und so weiter, sie sind am Ende und so weiter und es geht gar nicht mehr. Und dann muss ich immer erst realisieren und sagen, ja stimmt, das glaube ich, das geht manchen Leuten so. Ja, weil weißt du, ich habe eine Speise, die die Welt nicht hat. Bei mir wird die Freude ständig erneuert. Weißt du, ich bin auch dafür, dass der Lockdown so schnell wie möglich beendet wird und ich bete, dass die Maßnahmen alle aufgehoben werden und so weiter. Absolut. Aber weißt du, ich kann mit der Speise, die ich habe, kann ich auch noch 5 Jahre Lockdown durchhalten. Ich will dich jetzt nicht bedrohen, verstehst du? Du brauchst keine Angst haben, das wird nicht kommen, weil die Menschen in der Welt halten das nicht durch. Die können es nicht durchhalten, weil sie nicht die Nahrung haben, weil sie nicht die Speise haben, die wir haben. Aber ich sage dir, wir sind unabhängig von der Speise dieser Welt, weil wir haben eine Nahrung, eine Speise, die die Welt nicht kennt. Halleluja! Und deswegen wird unsere Freude täglich erneuert und deswegen wird unser Lobpreis täglich erneuert und deswegen wird die Substanz auf unserem Leben, wir haben es vorher gehört, wir werden wieder jung wie die Adler. Diese Substanz in unserem Leben, diese Kraft in unserem Leben wird jeden Tag erneuert. Halleluja! Da gibt es keinen Durchhänger mehr. Nicht in der Herrlichkeit Gottes. Du kannst deinen Durchhänger haben, natürlich auch als Christ, darfst du. Kannst du. Ja, du kannst sagen, okay, morgen will ich einfach mal einen Tag wieder haben, wo ich einfach mal so richtig durchhänge. Das kannst du, du musst nur einfach auf alles Sichtbare schauen. Du musst einfach dieses Protokoll hier missachten und sagen, nein, Herrlichkeit Gottes interessiert mich nicht und so weiter. Dann kannst du einen Durchhänger haben. Aber weißt du, du kannst genauso wie heute, morgen wieder einen Tag haben, erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, erfüllt mit der Kraft Gottes, erfüllt mit der Freude Gottes, erfüllt einfach mit all dem Guten, was Gott hat, weil der Weg für dich offen ist. Du hast eine Speise, die die Welt nicht kennt und der Zugang für dich ist frei. Amen. Und du kommst da hinein mit Jubel und du kommst mit Danksagung und du kommst mit Lobpreis. Halleluja. Und du erkennst einfach an, Herr, ich brauche dich. Halleluja. Und du gibst mir alles, was ich brauche. Amen. So einfach. Halleluja. Wir haben die beste Zeit. Ihr über Livestream habt ihr die beste Zeit. Genießt diese Zeit. Das ist die beste Zeit. Der Wind der Veränderung weht. Gott bereitet Neues vor. Das sind neue Bewegungen des Geistes. Das sind neue Durchbrüche in deinem Umfeld. Du hast an dem letzten Wochenende gehört und erlebt. Und wow, und es war Hammer, Durchbruchswind, der bläst. Halleluja. Aber weißt du, das ist jeden Tag in deinem Leben. Du hast jeden Tag Zugang dazu. Es spielt keine Rolle, ob wir gerade Konferenz haben oder ob wir Veranstaltung haben oder nicht Veranstaltung haben. Du hast diesen Zugang in diese Herrlichkeit. Du hast diese Speise, die die Welt nicht kennt und du wirst jeden Tag neu erfüllt und du hast die beste Zeit, die man überhaupt haben kann. Halleluja, bist du da entschieden? Ja. Na, manche sind noch nicht ganz sicher, oder? Also, und das macht dich zum Zeugnis. Amen, das macht dich zum Zeugnis. Du bist nicht jemand, der kurz davor am Abnippeln ist oder der kurz vorm entmutigt sein ist oder irgendwas. Oder der irgendwie denkt, oh, meine Güte, wie komme ich da wieder raus und wie wird es und so weiter. Nein, du bist oben. Halleluja, du bist drüber. Voller Jubel, voller Freude. Du gehst durch und du weißt, am Ende, du hast es gehört, am Ende gibt es nur Sieg. Amen, Herausforderung gibt es, aber das Ende ist immer schon vorprogrammiert. Das Ende ist klar, das Ende ist vom Anfang an klar. Das Ende ist schon klar, bevor die Herausforderung überhaupt gekommen ist. Ja, das Ergebnis ist schon klar, bevor du überhaupt die Herausforderung gesehen hast. Von ferne. Das Ende, das Ergebnis der Herausforderung war schon klar, bevor du überhaupt wusstest, dass es eine Herausforderung gibt. Amen. Halleluja. Somit hast du das beste Leben. Amen. Sag mal zu irgendjemandem in der Nähe, du hast das beste Leben. Halleluja. Gott hat gewaltige Sachen für dich vorbereitet. Gewaltige Wunder, gewaltige Durchbrüche. Nur eins ist wichtig. Steck jeden Tag deine Nase in diese Herrlichkeitsluft. Und der einfachste Weg ist mit Jubel, mit Danksagung, mit Lobpreis und mit diesem Anerkennen, Herr, ich brauche dich. Amen. Und dann wumm, merkst du schon wieder, oh, ich bin schon wieder woanders. Halleluja. Schon wieder was anderes genossen. Amen. Schon wieder in einer anderen Dimension, schon wieder in einer anderen Welt. Und du begegnest dieser Welt und du wirst nicht mehr von dieser Welt beeinflusst, sondern du beeinflusst diese Welt. Halleluja. Und manchmal musst du tatsächlich dir die Welt anschauen oder die Menschen anschauen. Und weil du sie ja liebst, willst du sie ja auch verstehen. Und dann musst du tatsächlich sagen, okay, stimmt. Die empfinden es so, klar. Die müssen ja so empfinden, weil die kennen ja diese andere Ebene nicht. Die können ja gar nicht anders als depressiv, frustriert, ärgerlich, genervt oder was auch immer sein. Aber manchmal musst du wirklich kurz wirklich deinen Schalter umlegen, um das noch erfassen zu können, weil du woanders bist. Amen. Wie viele von euch sind woanders? Halleluja. Preis den Herrn. Komm, lass uns nochmal aufstehen zum Schluss, auch hier im Livestream. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir als deine Söhne und Töchter wirklich die beste Zeit genießen dürfen, Herr. Danke, Herr, dass wir diese Zeit, dass wir in dieser Zeit am Leben sein dürfen, Herr. Und während die ganze Welt sagt, oh, das ist die Krise unseres Lebens, das ist die schwerste Zeit des Jahrhunderts oder was auch immer, wo sie all diese Dinge sagen, Herr, da können wir sagen, Herr, es ist die beste Zeit unseres Lebens. Weil je größer die Herausforderung ist, umso größer ist die Herrlichkeit. Halleluja. Und je größer die Herausforderung ist, umso entschiedener sind wir. Unsere Nase in die Herrlichkeit zu stecken und nicht mehr zurückzuziehen. Halleluja. Danke, Jesus, Herr. Wir haben die beste Zeit, Herr. Danke, Herr, dass du wirklich, ja, danke, Herr, auch, dass du in unserem Land wirklich den natürlichen Fasching ersetzt durch den Herrlichkeitsjubel, durch die Herrlichkeitsfreude in diesem Jahr. Halleluja. Weißt du, die Prunksitzung findet nicht statt und das finde ich ist gar keine schlechte Sache. Aber dafür tun wir umso lauter jubeln. Amen, Halleluja, freuen uns umso mehr, haben umso mehr Spaß im Herrn, haben umso mehr Freude im Herrn, haben umso mehr, oh, Schakalaka, trinken, du hast am Sonntag gehört, den kurzen ab und zu mal oder den langen, je nachdem. Und haben eine super geniale Zeit. Halleluja. Oh, ich segne dich wirklich, ich segne dich mit einer super genialen Zeit. Jeden Tag neu, frisch hinein in die Fülle, frisch hinein in die Herrlichkeit. Oh, frisch hinein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Oh, danke Jesus, danke Jesus, auch hier im Livestream. Jubelt mit uns, Halleluja. Hier ist mehr als Sieg, hier ist mehr als Überwindertum, hier ist mehr als Niederlage des Teufels. Halleluja. Hier ist einfach der Himmel. Amen. Preist den Herrn. Und jetzt darfst du noch hineinsäen in den Himmel, darfst hineingeben, den Heiligen Geist fragen, was darf ich säen heute Abend. Das darf ich sehen in diesen Raum der Herrlichkeit, in diesen Raum. Ja, es ist auch der Raum der Regierungsautorität tatsächlich. Also es ist der Raum, wo die Dinge bestimmt werden. Es ist der Raum, in dem Gott zu Hause ist mit seinen Ratgebern und mit seinen Engeln und so weiter. Und wo du mit ihm regierst, wo du mit ihm an diesen himmlischen Orten der Regentschaft sitzt. Halleluja, wo du bestimmst, wo du sagst, wo es lang geht. Halleluja. Preist den Herrn. Und in diesen Raum darfst du jetzt hineinsäen dein Saatkorn, frag ihn einfach, was sollst du säen, was sollst du geben. Verpflichtungserklärung ist unter deinem Stuhl, in Bar kannst du geben. Wenn du über Livestream zuschaust, das sind die Überweisungsdaten, PayPal und Kreditkarte. Einfach tu das, was er dir zeigt, weil er wird dich da drin segnen. Halleluja. Danke, Jesus. Du säst hinein in diesen Raum der Regierungsautorität. Am Donnerstag werden wir um 7 Uhr hier schon beginnen, auch über Livestream mit der Gebetszeit. Da werden wir wirklich aus diesem Raum der Regierungsautorität Gottes heraus wirklich diese Ströme der Ausgießung Gottes, diese Ströme der Herrlichkeit freisetzen über unserem Land und über den Nationen, über den umliegenden Nationen, über ganz Europa. Halleluja. Weil es kommen immer mehr Nationen dazu. Heute habe ich von der Astrid gehört, dass wir jetzt eine Glory-Life-Schülerin in Lettland haben. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht toll? Immer mehr Nationen kommen dazu. Weißt du, und wir wollen wirklich diese Ströme lebendigen Wassers über den Nationen herabrufen. Also wenn du es möglich machen kannst, sei am Donnerstag einfach eine halbe Stunde vorher da, bevor die Schule dann losgeht, um 7:30, sei einfach eine halbe Stunde hier vorher, hier im Raum. Wir werden hier beten und das freisetzen und wirklich, wirklich mit Gott einfach an himmlischen Orten regieren und diese Ausgießungen des Geistes freisetzen, diese Erweckungsströme freisetzen. Und auch über Livestream kannst du mit dabei sein. Es wird ab 19.05 Uhr wird der Livestream zugeschaltet sein. Also sei mit dabei, weil das wird eine gewaltige Zeit werden. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ansonsten haben wir noch Folgendes anzusagen. Am Freitag, das war der Donnerstag, genau, 19 Uhr Gebet, 19.30 Uhr Glory Live Schule. Da werden wir auch wieder eine Aktivierung haben in der Schule. Also sei möglichst live mit dabei. Es geht weiter im Wunderwirken. Und dann am Freitag haben wir um 19 Uhr Connected Jugendgottesdienst für junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum. Sei mit dabei, wenn du zu dieser Altersgruppe gehörst. Am Samstag könnt ihr für uns beten, da sind wir in Limburg zum Predigen in Hessen. Nähere Infos gibt es beim Christuszentrum Limburg. Am Sonntag ist um 10 Uhr wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Parallel ist Kindergottesdienst für alle Kinder, jetzt am Sonntag wieder von 0 bis 16 Jahren in 3 Gruppen. Die Anmeldung ab 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Lad deine Freunde, Bekannte, Verwandten und so weiter zu diesem besonderen Ereignis der Woche ein. Und nächsten Dienstag kannst du wieder einladen zu den Gloryhäusern. Ab 19 Uhr gibt es wieder Gloryhäuser, Mini-Gottesdienste an verschiedenen Orten in der Region und darüber hinaus mit Infektionsschutzkonzept. Wunderbare, herrlichkeitserfüllte Atmosphäre, Wort Gottes, Kraft Gottes, Heilung, Befreiung, alles, was du brauchst und was du willst. Und dann könnt ihr euch auch wieder anmelden für alle, die noch nicht getauft sind aufgrund ihres Glaubens. Unsere nächste Taufe findet voraussichtlich am 21. März statt. Also meldet euch so schnell wie möglich an, wenn ihr da dabei sein wollt. Blaues Formular am Welcome-Tisch. Und außerdem auch noch eine Vorschau. Am Sonntag in einer Woche, am 28. findet im Anschluss an den Gottesdienst noch ein Treffen statt für alle diejenigen, die sich Glory Life zugehörig fühlen. Und da werden wir einfach aktuelle Infos weitergeben, Ermutigungen, Berichte und so weiter. Merkt euch das also schon mal vor, dass ihr dann nach einer kurzen Pause, nach dem Gottesdienst einfach noch ein bisschen Zeit einplant, wo wir einfach noch Gemeinschaft haben wollen als alle diejenigen, die hier Glory Life zugehörig sind. Gut, alle sonstigen Infos für euer Umfeld und was läuft bei Glory Life findet ihr im Aufbruch. Und dann werden auch noch die Zeiten eingeblendet für Beratung und Gebet und die Bürozeiten, die ja weiterhin auch laufen. Halleluja. Preist den Herrn. Gut, hier habe ich noch 2, 3 Berichte aus den Gloryhäusern aktuell. Eine Teilnehmerin von dem Gloryhaus schreibt die Leiterin hier, hatte seit 2 Wochen Magenschmerzen. Wir beteten für sie. Am nächsten Tag wachte sie ohne Schmerzen auf. Danke, Jesus. Ach so, ihr habt noch gar nicht durchgegeben. Ja, gebt nur durch. Ja. Ich habe noch gar nicht gesagt. Okay, also. Ich wollte gerade schon die Sammlung segnen. Okay. Weißt du das? Eine weitere Teilnehmerin hatte auch Magenschmerzen. Nach dem Gebet fühlte sie sich sofort besser und später verschwanden die Schmerzen komplett. Preist den Herrn. Also 2 Magenheilungen in diesem Glory House. Halleluja. Preist den Herrn. Hier ist ein finanzielles Wunder. Jemand schreibt, sie befindet sich im 3. Ausbildungsjahr als Friseurin und bekommt einen entsprechenden Lohn. Letzte Woche rief, das sind ja die gefragten Leute unserer jetzigen Zeit, Halleluja. Amen. Letzte Woche rief mich meine Chefin an und teilte mir mit, dass nach so langer Zeit, 7 Wochen geschlossen, die Kurzarbeit beginnen würde. Das heißt für mich 60% weniger Geld. Dann kam aber die gute Nachricht. Die Chefin sagte zu mir, da du schon einen geringen Lohn hast, habe ich mich entschieden, dir trotz Kurzarbeit das Geld in voller Höhe weiter zu bezahlen. Das freut mich immer noch und ich sage Danke an meinen Papa im Himmel. Halleluja. Super, ha? Preist den Herrn. Hier wurde für jemanden gebetet am 26.01. gegen Wassereinlagerungen im Körper. Und gestern hat die Frau im Glory House berichtet, dass sie inzwischen verschwunden sind. Also das war dann vor 10 Tagen, waren die Wassereinlagerungen verschwunden. Preist den Herrn. Halleluja. Ein anderer hat schon einige Male um Gebet gegen die lästigen Schmerzen in seinen Händen gebeten. Auch das Halten des Kugelschreibers und dessen häufige Betätigung, besonders jetzt als Student, beschrieb er als schmerzhaft und so weiter. Gestern nun erzählte er voller Freude, dass nun seine Hände wieder schmerzfrei seien. Alle Ehre sei ihm. Halleluja. Preist den Herrn. Und noch jemand, Glory House Teilnehmerin, bekam Anfang des Jahres eine Gehaltserhöhung, womit sie absolut nicht gerechnet hat. Und sie bekam sogar gleich 2 Stufen höher. Was bei der Bank, also sie arbeitet offensichtlich bei der Bank, sehr außergewöhnlich ist. Das letzte Mal hatten wir für eine Frau gebetet, die das erste Mal da war, die kurze Zeit später eine Gerichtsverhandlung hatte. Wir haben gebetet, dass alles zu ihren Gunsten entschieden wird. Von einer anderen Teilnehmerin erfuhren wir jetzt, dass es genauso eingetroffen ist. Preist den Herrn, Halleluja, so viel Wunder, das sind einfach nur jetzt aus Gloryhäusern. Ich habe noch andere Berichte, lese euch am Donnerstag vor, auch vom Wochenende und von Gottesdiensten. Das war jetzt einfach nur von den Gloryhäusern, einfach um euch auch Lust zu machen nächsten Dienstag. Wenn du noch in keinem Gloryhaus bist, dann geh einfach in ein Gloryhaus, such dir ein Gloryhaus, schließ dich einem Gloryhaus an, das ist eine super Sache. Weil das ist nicht die Zeit, um uns auseinander treiben zu lassen, sondern das ist die Zeit, wo wir uns zusammenziehen lassen vom Heiligen Geist. Wir halten zwar Abstand, aber im Geist werden wir umso tiefer zusammengezogen durch die Liebe Gottes, weil das ist die stärkste Kraft. Amen. Drück mal jemand im Geist noch in deiner Nähe. Zum Schluss drück ihn mal ganz fest mit der Liebe Gottes. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ah ja, Halleluja. Vater, und ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Geber, Herr. Ich danke dir, Herr, dass Herr, wer einfach mit Liebe und aus Liebe heraus, Herr, gibt, Herr, dem wirst du wiedergeben. Halleluja. Ein gerütteltes, geschütteltes, gedrücktes Maß wirst du in seinen Schoß geben, Herr. Weil mit dem Maß, mit dem wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir für deine Liebe zu deinen Kindern, Herr. Danke, dass wir so beschenkt sind von dir, Herr. Danke, Herr, für diese unendliche Liebe, Herr. Herr, wir können dir nicht genug danken, Herr. Danke, dass du mit deiner Liebe auf uns bist, mit deiner Liebe in uns bist. Ich segne jeden Einzelnen, auch jetzt über Livestream, jeden Einzelnen, der hier ist, wenn wir nach Hause gehen heute Nacht, beim Schlafen und morgen. Herr, ich segne jeden Einzelnen, Herr, dass er wirklich eingehüllt in deine Liebe geht, Herr. Und nichts und niemand kann deine Liebe in uns zum Erkalten bringen, sondern im Gegenteil, du lässt sie jeden Tag stärker brennen, Herr. Weil wir dich jeden Tag mehr lieben, Herr. Und damit auch die Menschen um uns herum jeden Tag mehr lieben, Herr. In Jesu Namen. Ja, sei gesegnet mit dieser Liebe in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, gebt mir Jesus die Ehre. Komm gut nach Hause. Den besten Abend auch hier über Livestream, ihr Wunderbaren, ihr seid immer mit dabei. Wir drücken euch nah und fern, Halleluja, die Nahen drücken wir hier, die Weiten drücken wir dort. Wir umarmen die Kamera, Halleluja, in Jesu Namen. Wir sind eins, wir sind eine Familie und Gott ist mächtig am Wirken und wir gehen voran. Der Wind of Change bläst, Halleluja. Und weißt du, wenn Gott Wind of Change macht, dann geht es immer Richtung mehr Liebe, mehr Herrlichkeit, mehr Tiefgang, mehr Segnungen, mehr Schakalaka. Von allem das Beste. Amen. Gut. Preist den Herrn. Das ist der wahre Fasching. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist übrigens wirklich interessant, noch zum Schluss, das habe ich mal festgestellt, schon vor Jahren, habe ich festgestellt, weil das ist ja auch so ein Punkt, wie der Martin auch vorher gesagt hat, manche Christen fokussieren sich so dermaßen auf den Teufel und früher, da gab es dann immer irgendwelche Gebetsaktionen, dann hat man immer gegen Fasching gebetet und jetzt ist wieder Fasching und manche Leute kamen dann zu mir und haben gesagt, ja, ich bin wieder ganz besonders von Dämonen angegriffen, weil jetzt ist ja wieder Fasching und so weiter und wir haben irgendwann mal, und ich meine natürlich, da ist einiges unterwegs an Fasching in der Welt, das ist klar, das sind natürlich auch dämonische Geister, das ist ja ganz klar, aber weißt du, ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn wir uns einfach darauf konzentrieren, die maximale Freude in Gott zu haben und wenn wir uns darauf konzentrieren, in Gott zu feiern, dann haben wir die allerbeste Faschingszeit, weißt du, dann haben wir unseren Herrlichkeitsfasching, der viel, viel besser ist als die Welt. Wir brauchen keinen Alkohol, aber wir sind mindestens genauso betrunken im Geist und genauso voll. Und wir haben dreimal so viel Freude und dreimal so viel Spaß und die allerbeste Zeit. Halleluja. Und da müssen wir uns überhaupt nicht mit irgendwas beschäftigen, was der Teufel tut. Amen. Preist den Herrn. In diesem Sinne, habt die beste Zeit. Am Donnerstag sehen wir uns hier in der Glory Live Schule. Bis dann, ihr seid gesegnet. Amen.